Herbert Rosendörfer, Deutsche Geschichte, Volume 4. Gesprochen von Gerd Heidenreich. Sie hören ein Langenmüller-Hörbuch. Mit dem Tod Kaiser Sigismunds im Dezember 1437 erlosch das Haus Luxemburg in männlicher Linie. Es folgte ein kurzes luxemburgisches Nachspiel in der Reichsgeschichte, bevor die Königs- und Kaiserkronen, als seien sie erblich, für 300 Jahre an die steirische Linie der Habsburger übergingen. Sigismund hinterließ aus seiner zweiten Ehe mit der Gräfin Barbara von Zili eine Tochter Elisabeth, sein einziges Kind. Es war 1421 im Alter von 12 Jahren mit Herzog Albrecht dem V. von Österreich verheiratet worden. Albrecht, zur Zeit seiner Heirat immerhin schon 24 Jahre alt, regierte die innerösterreichischen Lande, die Kernländer der habsburgischen Hausmacht, Ober- und Niederösterreich mit der Stadt Wien, einer der größten Städte des Reiches. Seine Vettern Friedrich V. und Albrecht VI. Regierten entsprechend der seinerzeitigen Teilungsvereinbarung die Steiermark und Kärnten mit Sitz in Graz. Der Vetter Friedrich IV., der zu Unrecht mit der leeren Tasche genannt wurde, herrschte in den österreichischen Vorlanden, das heißt in Tirol, dem Elsass und, soweit davon verblieben, in der Schweiz. Kaiser Sigismund sah in seinem Schwiegersohn Albrecht seinen Erben. Und tatsächlich befleißigte sich dieser treu luxemburgische Haltung auch nach dem Tod des Kaisers, so dass die kurze Zeit seiner Regierung, besser die kurze Zeit, in der er deutscher König war, der Ära Luxemburg zuzurechnen ist, obwohl Albrecht ein Habsburger war. Als Landesherr in Innerösterreich war Albrecht tüchtig. Er ordnete die Finanzen und ganz im Sinn der landesherrlichen Entwicklung auf Kosten der Reichsgewalt die Gerichtsbarkeit. Er beteiligte sich so fromm wie erfolglos an Sigismunds Seite an den Hussitenkriegen und wartete im Übrigen darauf, dass er den Kaiser beerben werde. Das war dann auch im Dezember 1437 der Fall. Albrecht erbte die Kronen Ungarns und Böhmens, die letztere allerdings nur dem Namen nach, denn immer noch herrschten in Böhmen und Mähren die Hussiten und ließen Albrecht so wenig ins Land, wie sie Sigismund hereingelassen hatten, obwohl Albrecht nur eine mäßig hussitenfeindliche Haltung an den Tag legte und die bereits erwähnten Prager Kompaktaten ausdrücklich anerkannte. Anders in Ungarn. Dort hatte Sigismund die Magnaten durch Eide an die von ihm vorgesehene Nachfolge gebunden und Albrecht wurde ohne größere Schwierigkeiten als König anerkannt, trat allerdings ein schweres Erbe an, denn schon wieder drängten die Türken über die Südgrenze. Mit wenig Schwierigkeiten und ohne größere Wahlgeschenke wurde Albrecht dann im März 1438 von 6 Kurfürsten zum deutschen König gewählt, als solcher Albrecht II. Die Kurfürsten waren in Frankfurt zusammengekommen, und zwar bis auf den Pfälzer, für den ein Onkel erschien, sogar in Person. 6 Stimmen nur waren es deswegen, weil Albrecht als nomineller König von Böhmen und somit Kurfürst wegen seiner ungarischen Angelegenheiten nicht erscheinen konnte und auch keinen Vertreter schickte. Er betrat das Reich während seiner kurzen Regierungszeit, mit Ausnahme seines Erblandes Österreich, nie. Noch einmal bewegte die Fürsten und vor allem die Einsichtigen unter den führenden Persönlichkeiten die marode Lage des Reiches. Der Gehorsam ist tot, die Gerechtigkeit leidet Not, nichts steht in seiner rechten Ordnung, schreibt ein Anonymus, wahrscheinlich ein Basler Kleriker, 1439, in der Reformatio Sigismundi, und fährt fort: Aber eins soll man wissen, es kann nicht mehr so weitergehen, außer man hat eine rechte Ordnung des geistlichen und weltlichen Standes, denn beide stehen nackt und bloß da, ohne alles Ebenmaß. Der anonyme Verfasser, der seine Arbeit kühn, damals allerdings nicht unüblich, unter dem Namen einer bedeutenden Persönlichkeit veröffentlichte, um ihr mehr Gewicht zu geben, und hier sogar unter dem Namen des regierenden Kaisers, machte dann eine ganze Reihe ausgefeilter Reformvorschläge, so umfassend wie vernünftig, wenn auch gelegentlich von albernem Legendenwerk umrankt, etwa der Bemerkung, dass der erste römische Kaiser Mimus geheißen und 700 vor Christus regiert und die Städte Trier und Solothurn gegründet habe, die von moralischen Vorhaltungen mit ansatzweise pazifistischen Gedanken bis zu Überlegungen zu Qualitätskontrollen für Handelswaren und Vorschlägen für Zölle und Steuern und ihre Verwendung reichen. Was Letzteres betrifft, so plädiert der Anonymus für ihre Senkung, denn sie seien derzeit zu hoch. Eine Feststellung, die wie weniges bis heute ihre überwältigende Gültigkeit bewahrt hat. Von den Zöllen, so der Anonymus, sollten 2/3 für den Straßenbau verwendet werden. Hellsichtig war diesem Mann also klar, dass eine Hebung der allgemeinen Lage nur durch eine Verbesserung der Infrastruktur erreicht werden kann. Im Übrigen vertrat der Anonymus die Ansicht, dass überall und auf allen Gebieten die zentrale Reichsgewalt gestärkt oder überhaupt wiederhergestellt werden müsse. Ein Ergebnis, das aufs Innigste zu wünschen gewesen wäre. Der anonyme Verfasser der Reformatio Sigismundi war nicht der einzige, der sich Gedanken zur Neugestaltung der Reichsverfassung gemacht hat. Noch zu Zeiten Kaiser Sigismunds schrieb Nikolaus Cusanus 1432 oder 1433 seine Concordantia Catholica, wobei das nicht katholisch im kirchlichen Sinne heißt, sondern die ursprüngliche Bedeutung allumfassend meint. Cusanus entwirft einen Vorschlag zur Wiederherstellung der politischen Ordnung, der ganz erstaunliche Züge förmlich aufklärerischer Art aufweist, wie sie erst im Du Contrat Social Rousseaus gut 300 Jahre später wiederzufinden sind. Die Weltordnung basiere nicht auf Zwangsgewalt der Oberen über die Unteren, sondern auf Übereinkunft durch einen Vertrag zwischen Herrschern und Beherrschten. Cusanus, der seine Schrift vor allem für die Beratungen des Konzils von Basel verfasste, dort auch vorlegte, sieht die Möglichkeit einer harmonisch-friedlichen Weltordnung nur in der gleichzeitigen Reform von Kirche und Reich und in der Angleichung und Abgrenzung der Rechte beider. Auch Cusanus begnügt sich nicht mit allgemeinen theoretischen Erwägungen und macht konkrete Vorschläge. Etwa den Vorschlag der Einrichtung einer festen, jährlich stattfindenden Reichsversammlung, auf der nicht nur die Fürsten und Herren, sondern auch, das war neu, die bürgerlichen Vertreter der Städte anwesend sein sollten. Die Vorschläge des Cusanus wurden etwas später, 1452, von einem ebenfalls anonymen Autor fortgeführt und sogar verschärft, indem zur Stärkung der Reichsgewalt eine Neueinteilung des Reichsgebietes in Kreise statt der bisherigen Herzog- und Fürstentümer und Grafschaften, die Schaffung eines Reichsgerichts und einer Reichshauptstadt mit ständiger Residenz des Königs gefordert wurde. Als am 29. April 1438 eine Gesandtschaft der Kurfürsten dem Herzog Albrecht die Nachricht von seiner Wahl zum deutschen König überbrachte, wurde er gleichzeitig aufgefordert, die Reichsreform in Angriff zu nehmen. Zu dem Zweck wurde ein Reichstag nach Nürnberg ausgeschrieben, der dann auch tatsächlich zusammentrat und auf dem 2 unterschiedliche Entwürfe zur Reform vorgelegt wurden, einer von den Kurfürsten und einer von den königlichen Räten. Beide Entwürfe befassten sich hauptsächlich mit der Neugliederung der Verwaltung und mit der Reform des Rechtswesens, wobei an nichts Geringeres als an eine Vereinheitlichung der Rechtspflege gedacht war. Dass der königliche und der kurfürstliche Entwurf auseinanderklafften, ist nicht verwunderlich. Der eine betonte die königliche Zentralgewalt, der andere die Privilegien der Landesfürsten. Der Reichstag von Nürnberg krankte schon daran, dass König Albrecht II. Nicht daran teilnahm. Er war mit den ungarischen Angelegenheiten weit hinten in der Pusta beschäftigt. Und so ging die Versammlung, ohne irgendein Ergebnis erzielt zu haben, im Oktober 1438 auseinander. Ein Ergebnis, wie es kläglicher nicht sein konnte. Ein Zeichen der nicht anders als verbrecherisch zu bezeichnenden Verantwortungslosigkeit und des Eigennutzes der Herrschenden, die sich damit begnügten, in der Folge so fortzuwursteln, wie sie es bisher getan hatten. Diese Fortwurstler waren in Österreich die Häupter der schon genannten 3 Linien Habsburgs. Albrecht in Ober- und Niederösterreich, Friedrich in der Steiermark und in Kärnten und der andere Friedrich, der mit der inzwischen wieder kräftig gefüllten Tasche, in Tirol und Vorderösterreich. Auch in Bayern wurstelten 3 Linien, In Ingolstadt Ludwig der Siebte der Bärtige, ein französisch gesinnter Herr, der seit 1434 wegen Misswirtschaft und Brutalität im Kirchenbann und in Reichsacht war und eben in dem Jahr von seinem eigenen Sohn Ludwig dem Achten, dem Buckligen, bekriegt wurde, in Landshut Heinrich der Vierte, nach anderer Zählung sogar der Sechzehnte, der Reiche, der seinen Reichtum unter anderem dadurch erwarb, dass er die Bürger seiner Residenz 1410 zu Paaren getrieben und ihnen das Geld weggenommen hatte. Außerdem war er gern damit beschäftigt, seinen Ingolstädter Vetter zu ärgern. In München war der eben in der Bernauerin Sage so böse dargestellte Herzog Ernst gestorben, und es folgte ihm Albrecht der Dritte, der Fromme, der sich seit einem Jahr mit der legitimen Ehefrau Anna von Braunschweig tröstete. In der Pfalz war auf Kurfürst Ludwig den Dritten, den Sohn des unglückseligen Königs Ruprecht, Ludwig der Vierte gefolgt, noch unmündig, weshalb für ihn sein Onkel, Pfalzgraf Otto zu Mosbach, die Regentschaft führte und ihn bei der Königswahl von 1438 vertrat. In Sachsen wurstelte Kurfürst Friedrich II., der Sanftmütige, im immer winziger gewordenen ehemaligen Kursachsen. In Sachsen-Lauenburg dämmerte Herzog Bernhard II. In der niedersächsischen Tundra vor sich hin. In Brandenburg war Kurfürst Friedrich I., der erste Hohenzoller dort, immer noch damit beschäftigt, seine Herrschaft gegen den Widerstand der Krautjunker zu befestigen, wobei ihm half, dass er im Fränkischen, also Ansbach, Bayreuth, Kulmbach, über freundlichere Ländereien gebot. Die braunschweigischen Welfen, blasse Nachkommen Heinrichs des Löwen, hatten ihr Herzogtum in mehrere Linien mit so pittoresken Beinamen wie Osterode, Harzberg, Grubenhagen und Salz der Helde bis zur Bedeutungslosigkeit aufgesplittert. Der Südwesten des Reiches war der wohl am meisten zersplitterte Teil. Lediglich zwei Dynasten verfügten über vergleichsweise größere Gebiete, die Grafen von Württemberg und die Markgrafen von Baden. Die Grafen von Hessen, die von Nassau, von Oldenburg und so fort, wurstelten auf ihren Familienbesitzungen und sogen die Bauern aus, so gut es ging. Die noch halb gescherten Herzöge von Schleswig, von Mecklenburg und von Pommern westen am Rande des Reiches vor sich hin, und man wusste im Einzelnen oft nicht einmal genau, ob sie dazugehörten oder nicht. Und das ganze Reich war durchsetzt, seine Landkarte gesprenkelt von größeren und kleineren geistlichen Fürstentümern, von den vergleichsweise bedeutenden Gebieten der Kurfürsten von Mainz und Köln, der Erzbischöfe bzw. Bischöfe von Salzburg, Bamberg und Würzburg, bis hinunter zu den Reichsstädten, den reichsunmittelbaren Abteien und Propsteien und dergleichen. Ihre geistlich-weltlichen Potentaten waren überwiegend die üblichen machtgeilen und sittenlosen Prälaten, teils Dumpfköpfe, teils Schweinigel, nicht selten beides, so dass es nicht der Mühe wert ist, von ihnen zu reden. König Albrecht II., der in Böhmen gegen einen von den hussitischen Ständen aufgestellten Gegenkönig, einen polnischen Prinzen, zu kämpfen hatte, musste sich gleichzeitig der Türken an der ungarischen Südgrenze erwehren. Sultan Murat II. Hatte es in den Jahren vorher verstanden, die innertürkische Opposition altanatolischer Fürsten zu besiegen, hatte Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt des byzantinischen Restreiches, erobert und richtete nun seinen begehrlich islamischen Blick auf Ungarn. König Albrecht II. Rüstete einen Kriegszug und brach im Sommer 1439 mit seinem Heer nach Süden auf, erkrankte im Heerlager an der Ruhr und starb am 27. Oktober auf der Rückreise nach Wien in einem Dorf bei Gran und wurde in Stuhlweißenberg begraben. Der Feldzug verlief auch türkischerseits ohne wesentliches Ergebnis. Überall ließ er A, E, I, O, U anschreiben, einmeißeln, einprägen. Er wurde später in bösartig ironischer Abwandlung der Reichsämtertitulaturen des Heiligen Römischen Reiches Erzfaultier genannt. In seinen letzten Jahren wurde er hinfällig, es musste ihm ein Bein amputiert werden, und er war der letzte in Rom gekrönte Kaiser und hatte eine längere Regierungszeit als alle seine Vorgänger und Nachfolger, die längste eines deutschen Königs und römischen Kaisers, von 1440 bis 1493, mehr als ein halbes Jahrhundert. Die Rede ist von Friedrich dem Dritten aus dem Hause Habsburg. Von manchen österreichischen Geschichtsschreibern nicht ganz zu Unrecht als Friedrich der Vierte gezählt, weil sie den Gegenkönig Ludwigs des Vierten, Friedrich den Schönen, als Dritten mitrechnen. Was die Devise A-E-I-O-U bedeutet, ist nicht ganz klar. Jedenfalls nicht, was sie für Friedrich bedeutete. Sie findet sich in seinem Notizbuch, in dem, allerdings von anderer späterer Hand, der Zusatz angefügt ist, Austria est imperari orbi universo. Österreich ist es bestimmt, das Weltall zu beherrschen. Auch eine deutsche Version gibt es. Alles Erdreich ist Österreich untertan. Wichtig muss der Spruch für Friedrich gewesen sein, und seine Lebens- und Regierungshaltung lassen vermuten, dass er ihn wirklich so gemeint hat. Dass die Devise der Realität nicht entsprach, dürfte Friedrich klar gewesen sein. Er ließ den Spruch überall anbringen, einmeißeln, ob er passte oder nicht. Er war 9 Jahre alt, als sein Vater, Herzog Ernst, 1424 starb, und er zusammen mit seinem um 3 Jahre jüngeren Bruder Albrecht dem VI. Die Herrschaft über die Steiermark und Kärnten erbte. Die Mutter, Zimburgis von Masowien, eine Prinzessin aus einer polnischen Nebenlinie, starb bald danach. Die Vormundschaft über Friedrich, als Erzherzog von Österreich Friedrich V., übernahm Herzog Friedrich IV. Von Tirol, der mit der leeren Tasche. Der plötzliche und völlig unerwartete Tod König Albrechts II. 1439 veränderte die politische Situation in Deutschland, auch und vor allem für Herzog Friedrich, der 4 Jahre vorher, 1435, 20-jährig, als nun volljährig, die Herrschaft übernommen hatte und im März 1439, noch vor König Albrechts II. Tod, seinerseits die Vormundschaft für den Sohn seines nun verstorbenen ehemaligen Vormunds übernahm, den Erzherzog Sigismund von Tirol, womit er seine Herrschaftsbasis beträchtlich erweiterte. Erst 1446 erzwangen die Stände Tirols die Beendigung der Vormundschaft. Die österreichischen Vorlande allerdings schanzte Friedrich seinem Bruder Albrecht dem VI. Zu, den er damit aus dem Weg schaffte. König Albrecht II. Hinterließ aus seiner Ehe mit der letzten Luxemburgerin 2 Töchter, Anna und Elisabeth, und die Witwe in schwangerem Zustand. Im Jahr 1439-40 überstürzten sich für Habsburg also, wie man sieht, die Ereignisse. Am 2. Februar 1440 wählten die Kurfürsten, man hat den Eindruck mehr aus Verlegenheit, den Herzog Friedrich zum deutschen König. 3 Wochen danach brachte die Königin Witwe Elisabeth, Witwe Albrechts II., einen Sohn zur Welt, der den völlig unhabsburgischen Namen Władysław, latinisiert Ladislaus, erhielt und in der Historiographie den Beinamen Postumus, also nach dem Tod des Vaters geboren. Die hochdramatische Geschichte dieses Ladislaus, der nur 17 Jahre alt wurde, zu schönsten auch politischen Hoffnungen berechtigte, aber 1457 vermutlich an der Pest starb, gehört nur bedingt der deutschen Historie an. Die Königin Witwe Elisabeth reflektierte für ihren Sohn offenbar mehr auf sein böhmisches und ungarisches Erbe, hatte kein Interesse an Innerösterreich, das sofort König Friedrich an sich riss, wenngleich nur unter dem Rechtstitel der Vormundschaft. Eine äußerst couragierte Hofdame der Königin Elisabeth, Helene Kottanerin, entführte die Krone des heiligen Stephan, die ungarische Königskrone also, aus der Burg Visegrad und führte in abenteuerlicher Aktion die Königin Witwe und das Baby nach Pressburg, der ungarischen Krönungsstadt, wo der 3 Monate alte Prinz, nun Ladislaus oder Władysław, ungarisch László V., zum König von Ungarn gekrönt wurde. Die Stephanskrone hatte bis in das 20. Jahrhundert nahezu mystische Bedeutung. Ein ungarischer König galt nur dann als rechtmäßig, wenn ihm ganz konkret körperlich die Stephanskrone aufgesetzt worden war. Im Fall des winzigen Ladislaus wurde sie über sein Köpfchen gehalten. Das und alle anderen Umstände wissen wir aus den Denkwürdigkeiten jener Helene Kottanerin, den ersten Memoiren einer Frau, die erhalten geblieben sind. De jure erbte Ladislaus Postumus auch die Krone Böhmens, doch in der Tat herrschten dort nach wie vor im Wesentlichen die Hussiten. Die religiöse und politische Lage war gespannt. Der Zwiespalt zwischen den national-tschechisch ausgerichteten Hussiten und den katholisch-deutschen Oberschichten dauerte an, wenn es auch keine Hussitenkriege wie in den Jahrzehnten davor gab. 1453 erst wurde Ladislaus auch als König von Böhmen anerkannt, aber nur dank der Mitwirkung des tatkräftigen und schlauen Georg Podjebrad, tschechisch Jiří Podjebrad, des Herrn von Kunstadt, eines hussitischen Adligen und einstigen Kampfgefährten Jan Siskas. Podjebrad bewirkte, dass Ladislaus als Erbe der Luxemburger mit der Wenzelskrone gekrönt wurde, übernahm aber gleichzeitig das Amt des Gubernators für den unmündigen König und das des Landeshauptmanns von Böhmen. So hatten die Kronen Böhmens und Ungarns in der Person König Albrechts II. Die Sphäre der Habsburger nur ephemer für 2 Jahre gestreift. Dann entschwanden diese Kometen der Macht über den nur halb als Habsburger zu zählenden Ladislaus in andere dynastische Regionen, um erst im nächsten Jahrhundert in den Schoß von Habsburgs Wappenschild und dann fast endgültig zurückzukehren. Auf dem Konzil von Konstanz, das keine Antwort auf die Frage fand, ob das Konzil über dem Papst oder aber der Papst über dem Konzil stehe, wurde beschlossen, in regelmäßigen Abständen allgemeine Konzilien einzuberufen. Das Folgekonzil sollte im Jahr 1431 stattfinden, und zwar in Basel. Das Konzil von Basel, das bis 1449 dauerte und die letzten Jahre nur so dahindämmerte, war ein noch größerer Fehlschlag als das von Konstanz. Aber immerhin wurde kein Hus und auch sonst niemand seitens der Konzilsväter verbrannt. Es ist nicht Aufgabe der Erzählung des Ganges der deutschen Geschichte, die vielfältigen dogmatischen Querelen, allesamt eigentlich läppisch, wenn man die Dinge mit nüchternen Augen betrachtet, darzustellen. Aber einige Sachverhalte des Konzils berühren die deutsche Geschichte doch, vor allem die Kontroverse zwischen Papst und Konzil. Martin V., jener Papst, durch den man in Konstanz die Papsttrinität des großen Schismas ersetzt hatte, verfügte zwar noch, äußerst ungern und widerwillig, die Eröffnung des seiner Meinung nach höchst überflüssigen Konzils am 1. Februar 1431, starb jedoch 3 Wochen danach. Vielleicht hat er sich über das Konzil tot geärgert. Sein Nachfolger Eugen IV., ein Venezianer namens Gabriele Condolmero, ein Neffe des streng genommen unkanonisch gewählten Gregors XII. Und von diesem in kirchenrechtlich unzulässiger Weise zum Kardinal gemacht, war trotz seiner Zusicherung bei seiner Wahl ein so entschiedener Gegner des Konzilsgedankens wie sein Vorgänger. Konzilsgedanke hieß, verkürzt gesagt und in heutiger Terminologie, Demokratisierung der Kirchenführung. Eugen IV. Behinderte aus der Ferne das Konzil, wo immer es ging. Er selber war nie in Basel. Er war in Rom damit beschäftigt, den Neffen und Vettern seines Vorgängers, also der Familie Colonna, die gigantischen Latifundien abzujagen, die ihnen ihr Papst zugeschanzt hatte. Er zog dabei den Kürzeren, denn die Colonna vertrieben den Papst aus Rom, der dabei in konkret körperlichem Sinn Prügel bezog, als er aus Rom floh und unter seiner Verkleidung erkannt wurde. Er residierte fortan in Florenz und beschäftigte sich mit seinem Lieblingsgedanken, der Wiedervereinigung der griechisch-orthodoxen Kirche mit der lateinischen, das heißt der Unterwerfung aller Griechen unter die Obedienz des Papstes. Die Zeichen dafür schienen günstig, denn dem byzantinischen, also griechisch-orthodoxen Kaiser Johannes VIII. Paläologos stand das Wasser bis zum Hals. Die Türken hielten die Stadt Konstantinopel, das einzige, was vom großen oströmischen Reich übrig geblieben war, in eisernem Griff. Ihr Fall war nur noch eine Frage der Zeit. So kroch der griechische Kaiser zu Kreuz, und zwar zum Lateinischen, und unterwarf sich und alle Griechen dem römischen, das heißt im Augenblick florentinischen Papst. Das Ganze war eine Farce, denn der längst machtlose Kaiser Johannes VIII. Konnte sagen, was er wollte. Die griechisch-orthodoxen Christen, die entweder unter slawischer Herrschaft in Russland oder längst unter türkischer lebten, pfiffen auf diese vom Papst laut als Erfolg begackerte Union. Doch Eugen IV. Benutzte diese Farce, um die Bedeutung des Konzils herunterzuspielen, und verlegte es endlich 1437 nach Ferrara. Das war den meisten Konzilsvätern zu viel. Sie erklärten Eugen den Vierten für abgesetzt und wählten einen ganz seltsamen Kandidaten, einen deutschen Reichsfürsten, nämlich den Herzog Amadeus von Savoyen. Die Grafschaft Savoyen, heute Teil des Südwestens Frankreichs, war als Tor zu den Alpen, das heißt vom Westen her, im Mittelalter von großer strategischer Bedeutung. Die Grafen hatten sich durch geschickte Heirats- und andere Politik, auch durch Gewalt selbstredend, im benachbarten Italien ausgebreitet. Durch die im 13. und 14. Jahrhundert entstehende und erstarkende Eidgenossenschaft waren sie vom Reich abgeschnitten und orientierten sich, wie die niederländischen Potentaten und die lothringischen Herzöge, nach Frankreich hin. Aber Reichsfürsten blieben sie doch, und König Sigismund hatte den Grafen Amadeus den VIII. Zum Herzog erhoben, denn er hatte das Piemont erworben und herrschte nun vom Genfer See bis zum Mittelmeer. Amadeus, der erste und einzige Papst, wenngleich Gegenpapst der Geschichte, der legal verheiratet war, gewesen war, muss man gerechterweise sagen, war ein vermutlich wirklich tief religiöser Mann, wahrscheinlich frömmer und christlicher als alle seine zeitgenössischen Päpste, Bischöfe und Prälaten, war, ein seltener Fall, in glücklicher Ehe mit einer burgundischen Prinzessin verheiratet, die ihm 9 Kinder gebar. Ihr früher Tod und vor allem der Tod seines ältesten Sohnes, er hieß auch Amadeus, stürzten den Herzog in tiefe Depressionen. Er überließ 1434 die Herrschaft seinem jüngeren Sohn und zog sich auf sein Schloss Ripaille am Genfer See zurück. Was sich die in Basel verbliebenen Konzilsväter, ein Teil der Väter war wetterwendisch Eugen dem IV. Nach Florenz gefolgt, davon erwarteten, dass sie diesen hochmögenden Laien zum Papst wählten, ist unklar. Vielleicht erhofften sie sich etwas von seinem diplomatischen Geschick, das Amadeus in den Jahren seiner Herrschaft mehrfach bewiesen hatte. Vielleicht bewegte sie die Gesinnung Amadeus, der als Graf und Herzog, wenn er in Schwierigkeiten geriet, der politischen Lösung gegenüber einem Krieg den Vorzug gegeben hatte. Die Wahl überraschte Amadeus. Er zögerte lange, über einen Monat. Dann nahm er sie an, dankte als Herzog förmlich ab, wurde zum Priester geweiht, was kanonisch in Ordnung war, er war ja verwitwet, und am Dreikönigstag 1440 in Basel zum Papst gekrönt. Er nahm den Namen Felix V. an. Nun gab es also endlich wieder nicht mehr nur einen Papst. Die Amtskirche zählt Felix V. zu den Gegenpäpsten. Die Frage, ob das korrekt ist, mag als akademisch dahingestellt bleiben. Wenn man von der Tatsache ausgeht, dass Eugen IV. Sich vor seiner Wahl dazu verpflichtet hatte, sogar schriftlich in einem Wahlpakt das Konzil zu respektieren, und dann diesen Pakt zweifelsohne brach, so war seine Absetzung durch die Konzilsväter rechtens und damit auch die Wahl von Felix V. Ob kanonischer Papst oder Gegenpapst, eine sympathischere Figur als der machtgierige Eugen IV. War der noble Herzogpapst Amadeus Felix allemal. Die wenigsten Könige und Fürsten erkannten den neuen Papst an, aber die wenigsten auch stellten sich eindeutig auf die Seite Eugens. Die Kurfürsten, die bedeutenden Reichsfürsten und der inzwischen gewählte neue deutsche König Friedrich III. Verhielten sich betont neutral und schoben den schwarzen Peter mit Recht der Kirche zu, warteten auf deren Entscheidung darüber, wer nun der richtige Papst sei. Um diese Zeit traten 2 Persönlichkeiten ins Licht der Geschichte, die für das zweite Drittel dieses Jahrhunderts bedeutungsvoll werden sollten, und zwar in mehrerlei Hinsicht, von gänzlich verschiedenen Seiten, denn beide Erscheinungen kündigten einen neuen Menschentyp an und eine neue Zeit. Der eine wurde 1395 oder 96 in Eger in Böhmen in einer im wahrsten Sinne des Wortes gut betuchten, aber bürgerlichen Familie geboren, Sohn eines Tuchhändlers und Ratsherrn, Kaspar Schlick. Er studierte die Artes in Leipzig, das heißt die weltlichen Wissenschaften, nicht die Theologie. Schon in jungen Jahren wurde der begabte Mann in die Hofkanzlei von König Sigismund aufgenommen, wurde Notar, was nichts mit dem heutigen Begriff zu tun hat, Es bezeichnete den, der etwas, nämlich die königlichen Schreiben, notierte, also schrieb, registrierte und so weiter. Dann wurde er Sekretär, schließlich Protonotar, also etwa Chefschreiber, 1429 Vizekanzler. Als solcher hatte er sich schon König Sigismund unentbehrlich gemacht, vor allem bei der heiklen diplomatischen Vorbereitung der Kaiserkrönung. Der neue Kaiser schlug zum Dank dafür den Bürgersohn noch in Rom zum Ritter. Danach wurde Schlick als erster Laie kaiserlicher Kanzler. In gleicher Eigenschaft diente er dann König Albrecht II. Und dann Friedrich III. Er wurde bald in den Freiherrn, dann in den Grafenstand erhoben und heiratete sogar eine schlesische Herzogstochter. Dass Albrecht II. In Böhmen als König anerkannt wurde, verdankt er dem Verhandlungsgeschick seines Kanzlers. Es könnte auf dem Basler Konzil gewesen sein, wo Schlick den anderen Mann, von dem die Rede sein soll, kennenlernte. Was dessen Herkunft anbelangt, drängt sich der Vergleich mit den Schmarotzerpflanzen auf. Der Schmarotzer saugt sein Opfer aus, wird umso dicker und fetter, je mehr das Opfer schrumpft, und geht das Opfer ausgesaugt endlich ein, dann geht zwangsläufig auch der Schmarotzer zugrunde. So ging es vielfach mit dem Kleinadel und seinen bäuerlichen Hintersassen, und zu solchem ausschmarotzt habenden und nun selbst abgerissenen Adel gehörte auch die wohl nach dem Spitznamen eines kleinwüchsigen Vorvaters Piccolomini genannte Familie aus der Umgebung von Siena. Die Piccolomini Schillers, soweit historisch, waren Nachkommen dieser Piccolomini. Der Verfall der Familie hinderte sie nicht daran, den Sprösslingen hochklingende Namen zu geben. Aeneas Silvius kostete auch nicht mehr als ein ordinärer Giovanni. Dieser Aeneas Silvius, oder italienisch Aeneas Silvio Piccolomini, war ungefähr 10 Jahre jünger als Schlick, hatte, so jedenfalls die biografische Legende, in seiner frühen Jugend die Schafe der Familie gehütet, dann aber studiert und sich zum Humanisten gebildet. 1432 reiste Piccolomini im Gefolge des Kardinals Capranica als dessen Sekretär zum Konzil von Basel, wo bald andere Prälaten auf den begabten und eloquenten jungen Mann aufmerksam wurden. Dass er nebenher poetische Texte verfasste, wussten wenige. Es folgten diplomatische Missionen und 1436 wurde er offizieller Beamter des Konzils und vertrat entschieden den konziliaren Standpunkt, das heißt die Meinung, dass das Konzil über dem Papst stehe. Dieser Meinung war auch sein neuer Freund Schlick, über dessen Liebesabenteuer er die schlüpfrige Novelle Aurealus et Lucretia schrieb, auf Lateinisch. Folgerichtig stellte sich der immer einflussreicher werdende Piccolomini nach der Absetzung Eugens IV. Auf die Seite von Felix V. und verfasste eine Streitschrift zu dessen Lob und Ruhm. 1442 ging er als Gesandter des Konzils auf den Reichstag von Nürnberg, auf dem wieder einmal die Reichsreform als höchst notwendig begackert wurde und weiter nichts geschah. Nur für Piccolomini wurde die Reise insofern ein Erfolg, als dass der an humanistischer Bildung stark interessierte und auch selbst sehr gebildete König Friedrich III. Auf den jungen Dichter und Diplomaten aufmerksam wurde und ihn zum Sekretär der königlichen Kanzlei machte. Seitdem leiteten Schlick und Piccolomini die Politik König Friedrichs. Dennoch hatte Piccolomini nebenbei noch die Muße, ein erotisches Lustspiel, Chrysis, zu schreiben. Er wurde vom König zum Poeta Laureatus gekrönt. Ob seine nachgewiesenermaßen zahlreichen unehelichen Kinder etwas davon hatten, bleibt ungewiss. Nun aber war König Friedrichs innigster Wunsch die Kaiserkrone. Ohne sich im Übrigen haltlosen imperialen Träumen hinzugeben, dazu war der Geizkragen Friedrich viel zu nüchtern, sah er sich doch aufgrund seines Namens Friedrich in der Tradition der staufischen Friedriche, die damals schon von ruhmvollen Legenden umrankt waren. Die Kaiserkrone war allerdings nur in Rom zu holen, und dort saß der abgesetzte Papst Eugen IV. Der Parteiwechsel, den Piccolomini nun vollzog und mit ihm Schlick, war nicht allzu schwer, denn Papst Felix V. bereute inzwischen, die fragwürdige Wahl angenommen zu haben, und suchte schon nach einem Ausweg, der ihm einen würdigen Rückzug ermöglichte. Ob Piccolominis radikaler, gleichzeitiger Gesinnungswandel echt war oder nur ein geschickter Karriereschachzug dieses frühen Renaissance-Menschen, sei dahingestellt. Jedenfalls ließ er sich zum Priester weihen, eine schwere Krankheit habe, heißt es, seine moralische Umkehr bewirkt, sagte sich von Felix dem V. los und lief zu Eugen dem IV. Über oder zurück, der ihn in Gnaden aufnahm, was nicht zu des Papstes Schaden war, denn Piccolomini, wie im Übrigen etwa gleichzeitig Nikolaus Cusanus, begann die Rechtmäßigkeit Eugens zu predigen und brachte es tatsächlich fertig, dass der König Friedrich und alle Kurfürsten die bisherige neutrale Haltung aufgaben und Eugen anerkannten. Dass damit das Konzil von Basel praktisch am Ende war und damit der konziliare Gedanke, ist klar. Dass 1447 Papst Eugen IV. Starb, änderte an der Sachlage dann kaum mehr etwas, erleichterte aber doch den weiteren Gang der Dinge, den Rückzug Papst Felix des V. ohne Gesichtsverlust und endlich Friedrichs Ziel aller Wünsche, die Kaiserkrönung. Die vollzog dann Eugens Nachfolger, der Gelehrte, am aufkeimenden Humanismus interessierte und äußerst kunstsinnige und kunstverständige Tommaso Parentuccelli, der sich als Papst Nikolaus V. nannte. König Friedrich zog mit großem Gefolge, in dem sich auch sein Bruder Albrecht und der nominelle König Ladislaus Postumus von Böhmen und Ungarn, des Königs Mündel, befanden, über die Alpen, ohne Heer. Der letzte Italienzug eines deutschen Königs war eine friedliche, wenngleich trotzdem kostspielige Angelegenheit. Der Geizkragen Friedrich brachte aber die Kosten wieder herein und darüber hinaus sogar Überschuss, indem er Privilegien, Titel und Gnadenbeweise verkaufte. Mancher eitle Pfeffersack, mancher glanzliebende Prälat ließ es sich etwas kosten, sich von nun an kaiserlicher Rat, Hofkaplan, Doktor oder sogar Pfalzgraf nennen zu dürfen. Über Venedig erreichte Friedrich, der im Winter 1451 aufgebrochen war, am 9. Februar Siena, die Heimat seines Kanzlersekretärs Piccolomini, der inzwischen vom Papst aus Dankbarkeit zum Bischof dieser Stadt erhoben worden war, und dort erwartete ihn ein anderes Ereignis. Er traf und sah zum ersten Mal seine Braut, die Infantin Eleonora von Portugal, Tochter König Duartes, also Eduards. Es war höchste Zeit, für den Fortbestand der Dynastie zu sorgen. König Friedrich war immerhin schon 37 Jahre alt. Die Ehen seines Bruders Albrechts des VI. Und seines Vetters Sigismund von Tirol waren bzw. blieben kinderlos. Ungefähr 50 Jahre später ließ Piccolominis Neffe, Sohn seiner Schwester, der Kardinal Francesco Todeschini Piccolomini, unter anderem diese Szene, bei der Piccolomini selbstverständlich dabei war, in dem großartigen Freskenzyklus darstellen, den Pinturicchio in der Libreria del Duomo in Siena schuf und der in seinem romantischen Glanz heute noch vollständig erhalten ist. Am 9. März zog Friedrich in Rom ein. Am 16. fand die Hochzeit mit der Infantin Eleonora statt. Am 19. März wurde König Friedrich dann zum Kaiser gekrönt. Der Papst stand im Übrigen der ganzen Sache, jedenfalls den äußeren Umständen, äußerst misstrauisch gegenüber. Er hatte Tausende von Söldnern in Rom zusammengezogen, weil er befürchtete, Beispiele in der Geschichte gab es ja genug, dass der König, der zwar ohne Heer, aber mit immerhin 2000 Rittern dahergezogen kam, die natürlich ihre Schwerter dabei hatten, sich zum Herrn der Stadt Rom aufschwingen könnte. Die Sorge des Papstes war grundlos. Friedrich, der neue Kaiser, war nur am grandiosen Spektakel interessiert. Dass hinter den ganzen Huldigungen, den schmeichlerischen Ergebenheitsadressen, den ciceronianischen Schmeichelreden, unter anderem des Bischofs Piccolomini, und sogar hinter der talmiglänzenden Kaiserkrone kein realer Wert, keine historische oder politische Bedeutung mehr steckte, war dem eitlen Kaiser gleichgültig. In Gregorovius' unvergleichlich vorzüglicher Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter findet sich eine anschauliche Schilderung dieses eher kuriosen Romzuges, wenn auch, scheint mir, die Figur Friedrichs allzu sehr ins Blödelhafte hingedeutet ist. Und darin der Satz: Nun zeigte sich, dass jenes katholische Kaisertum, das Ideal des Mittelalters eine Antiquität geworden war. Ein Gegenstand für Schauspiele welthistorischen Stils und für akademische Reden humanistischer Kunst. Immerhin nahmen der Kaiser und sein großes Gefolge die Eindrücke davon mit, was die Renaissance in Künsten und Zivilisation besonders in Florenz hervorgebracht hatte, welches Fenster für frischen Menschheitswind hier aufgestoßen worden war. Zu genau der Zeit, als Friedrich III. In Rom war, hatte Papst Nikolaus V. Fra Angelico mit der Ausmalung seiner Hauskapelle beauftragt, und die Bronzetüren des Filarete am Tor St. Peters hingen schon 7 Jahre. Dass in eben dem Jahr 1452 in einem winzigen Nest bei Florenz der uneheliche Sohn eines Notars geboren wurde, Leonardo, nach eben jenem Nest da Vinci genannt, der einer der ganz großen Erneuerer der Kunst werden sollte, ist selbstredend für den kaiserlichen Italienfahrer nicht bemerkbar gewesen, ist jedoch einer jener Zufälle, die in der Geschichte erfrischend signifikant sind. Nach einem kleinen Abstecher nach Neapel kehrte der Kaiser mit seiner frischen und nach Zeitzeugnissen auch sehr schönen Kaiserin, weiter gnadenweise papierene Titel verkaufend, nach Wiener Neustadt zurück, wo er residierte, nicht in Wien. Es dürfte nicht ohne geistesgeschichtliche Auswirkungen geblieben sein, was die Romfahrer, alle ja aus gehobenen Schichten und das, was man heute Multiplikatoren nennt, aus dem in der Renaissance aufblühenden Italien mitbrachten. So gesehen war die Kaiserkrönung vielleicht doch nicht ohne allen Nutzen. Wenige Monate später, im Mai 1453, erschütterte die Katastrophenmeldung vom Fall Konstantinopels das christliche Abendland. Was jahrelang schon zu befürchten stand, was nur noch von einer gemeinsamen Anstrengung aller abendländischen Fürsten hätte verhindert werden können, zu welcher Anstrengung sie aber durch Eifersüchteleien, Aversionen, Kriege gegeneinander nicht fähig waren, war eingetreten. Die Türken hatten die oströmische Kaiserstadt erobert. Der letzte dortige Kaiser, ein Konstantin wie der Erste, Konstantin der XI. Paläologos, fiel in der letzten Schlacht. Das Geheul im Westen war groß. Man hätte vorher heulen sollen, zur Einigkeit nämlich. Denn wenn die Fürsten im Westen wirklich ihre Partikularinteressen, Päpste und Bischöfe ihre kleinkarierten Dogmenstreitigkeiten, die italienischen Stadtstaaten Venedig, Genua und Florenz voran, ihr pfeffersäckisches Profitstreben wenigstens für kurze Zeit hintangestellt und ihre Kräfte vereinigt hätten, hätten sie die Türken und den Islam weit in die asiatischen Steppen und Wüsten zurückgetrieben, woher sie gekommen waren. Doch es war bei halbherzigen Beteuerungen geblieben. Auch Friedrich regte keinen Finger. Er, der in seiner stolzen Titulatur das Semper Augustus, das heißt immer Mehrer des Römischen Reiches, führte, der Schirmvogt der Kirche Christi, er sonnte sich lieber in den blitzenden Brillanten seiner neuen Krone. So blieb nur das Geheul. Es sollte noch schlimmer kommen. Mit der Schilderung der Kaiserkrönung 1452 und des Donnerschlages, wie die Nachricht vom Fall Konstantinopels wirkte, bin ich der eigentlichen Geschichte des Reiches etwas vorausgeeilt. Von 1444 an blieb König, dann Kaiser Friedrich III., dem Reich, soweit es nicht seine Erblande waren, fern, und zwar über ein Vierteljahrhundert. Das Reich blieb sich selbst überlassen, und entsprechend war auch die Entwicklung. Die zentrale Reichsgewalt versickerte mehr und mehr, wenngleich gerade unter der Regierung Friedrichs so etwas wie eine Stärkung des kaiserlichen Ansehens zu bemerken war. Man hat den Eindruck, dass Friedrich, der fern blieb und sich in nichts einmischte, beruhigt als oberster Repräsentant des Reiches anerkannt werden konnte, als oberste Instanz akzeptiert, weil sie niemand anrief. Dafür entwickelten sich innerhalb des im 14. Jahrhundert schon grotesk gewordenen Fleckerlteppichs von Territorien neue, um den auf den ersten Blick widersinnigen Ausdruck zu gebrauchen, lokale Zentralgewalten. Das heißt, einzelne Landesherren, Reichsfürsten schluckten Gebiete winziger, manchmal auch größerer, in der neuen Zeit und unter den neuen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht mehr lebensfähiger Herrschaften und Grafschaften und dergleichen. Dabei ist zu bemerken, dass dadurch der Einfluss der geistlichen Kurfürsten, wie auch der anderen geistlichen Reichsfürsten, aufs Ganze, das heißt auf die Reichspolitik gesehen, zurückging. Die marode Kirche verbreitete derweil ihren Fäulnisgeruch. Einer der Fürsten, die neben oder wie gesagt anstatt König und Kaiser mittelbar oder unmittelbar die Politik bestimmten, war Markgraf Albrecht von Brandenburg. Er war der jüngere Sohn des aus Franken nach Brandenburg hinauf beförderten Kurfürsten Friedrichs I., bekam beim Tod des Vaters die fränkischen Erblande, die für ihn zentrales Herrschaftsinteresse blieben, auch nachdem er 1470 die Kurwürde nach dem Tod seines söhnelosen älteren Bruders erbte. In seinen jungen Jahren entpuppte er sich als ein tapferer Haudegen, etwa im Kampf gegen die bösen Hussiten, die dem Papst so tiefe Sorgenfalten ins Gesicht gruben, so dass ihm der stets in antiken Bahnen denkende kaiserliche Hofkanzleisekretär Aeneas Silvius Piccolomini den Beinamen Achilles nach dem Helden der Ilias verpasste, unter welchem Namen Albrecht Achilles er in die Geschichte einging. Albrecht Achilles war ein treuer Freund und Bundesgenosse der Habsburger, sowohl König Albrechts II. Als auch Kaiser Friedrichs III., allerdings nur, bis er 1467 seine Tochter Ursula mit einem der Söhne des Königs Georg Podiebrad von Böhmen verheiratete, den Habsburg als Usurpator betrachtete. Von diesem Georg wird noch zu reden sein. Vorher diente Albrecht Achilles dem König als oberster Feldhauptmann in Schlesien und vertrat dann als Reichshauptmann den seit 1444 im Inneren Reich unsichtbar gewordenen König und Kaiser. Vor allem war er jedoch bemüht, die Ausdehnung und die Verwaltungskraft seiner fränkischen Erblande, also Ansbach, Bayreuth und Kulmbach, zu mehren, was ihm auch gelang, wenngleich ihm, was ihm eigentlich vorschwebte, die Schaffung eines fränkisch-hohenzollerschen Herzogtums nicht glückte. 1449 brach Achilles einen Streit mit der mächtigen Reichsstadt Nürnberg vom Zaun, der zum Markgrafenkrieg führte, indem der Markgraf am 11. März 1450 bei Pillenreuth bei Schwabach zwar Hiebe seitens der reichsstädtischen Truppen bezog, aber dank Raub- und Streifzügen und der Verbreitung allgemeiner Unsicherheit um Nürnberg dem Handel schweren Schaden zufügte. So fanden sich die Nürnberger Patrizier zu einem Kompromissfrieden bereit, der dem Markgrafen einigen Gebietsgewinn brachte, wofür er im Übrigen die Nürnberger in Ruhe ließ, so dass sie ihre Pfeffersäcke weiter füllen konnten. Auch nachdem er Kurfürst geworden war, residierte er lieber auf seiner schönen Plassenburg in Kulmbach und ließ Brandenburg durch fränkische Räte regieren, was nicht zum Schaden des Landes war, denn Achilles hinterließ seinen Erben, er starb 1486, das Land nicht nur schuldenfrei, sondern dazu 400.000 Gulden in bar, eine nach heutigem Begriff in zwei- bis dreistellige Milliardenhöhe an Euro gehende Summe. Die Dispositio Achillea, ein Hausgesetz, das Albrecht 1473 erließ, regelte die Erbfolge vernünftig und verhinderte die in anderen Fürstentümern schädliche, zu starke Erbteilung. Kurz vor seinem Tod gelang es ihm, ein wichtiges Teilherzogtum Schlesiens, nämlich das Gebiet Crossen, zu erwerben, als Pfand zunächst, 1537 endgültig zu Brandenburg, den wichtigsten Oderübergang nach Osten. Zeitweilig in scharfem Gegensatz zu Achilles und vor allem in nahezu stetem Gegensatz zum Kaiser finden wir den anderen großen deutschen Territorialherren dieser Zeit, Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz, dem die Geschichtsschreibung nicht zu Unrecht den Beinamen der Siegreiche gegeben hat. Als jüngerer Sohn des Kurfürsten Ludwigs III. War er eigentlich gar nicht zur Nachfolge in Herrschaft und Kurwürde bestimmt, doch als sein Bruder, Kurfürst Ludwig IV., überraschend und in relativ jungen Jahren starb, übernahm Friedrich, bis dahin nur Pfalzgraf eines kleinen pfälzischen Territorialsplitters, die Vormundschaft über Ludwigs Sohn, Pfalzgraf Philipp, ein Kind, noch nicht ein Jahr alt, und verstand es durch einen Trick, sich die Kurwürde zu verschaffen. Er adoptierte nämlich im Einverständnis mit der Kurfürstin-Witwe, seiner Schwägerin und Mutter Philipps, das Kind, womit nach römischem Recht, das damals auch in Deutschland langsam das Rechtsleben zu bestimmen begann, der Kurfürst Ludwig söhnelos gestorben war und Friedrich also Kurfürst werden müsse. Der Kaiser tobte. Er hätte gern in den politischen Ungewissheiten im Trüben gefischt, doch die pfälzischen Stände stimmten zu und Friedrich konnte sich behaupten. In der Oberpfalz nahm er die auf habsburgische Anstiftung aufmuckende Stadt Amberg beim Ohr und sicherte sich das Gebiet. Im Übrigen verhielt er sich gegen den kleinen Philipp korrekt. Er erklärte ihn, seinen Sohn, zum Erben der Pfalz und der Kurwürde und verpflichtete sich, um nicht durch eigene Kinder diese Erbfolge zu gefährden, nicht zu heiraten. Dies hielt er nicht, er heiratete, allerdings nicht standesgemäß. Er konnte es sich unter diesen Umständen leisten, aus Liebe zu heiraten, und zwar die schöne Clara Tott, auch eine Augsburgerin, allerdings keine dubiose Baders, sondern eine Bürgerstochter. Die Ehe verlief dann auch glücklicher. Die Nachkommen aus ihr waren und sind heute noch die Grafen und Fürsten von Löwenstein-Wertheim. Seine von verschiedenen seiner Fürstenkollegen nicht anerkannte Stellung als Kurfürst veranlasste diese mehrfach, zum Teil mit Gewalt, gegen ihn vorzugehen, um ihrerseits Gewinn daraus zu ziehen. Doch Friedrich behauptete sich siegreich, wie sein Beiname sagt, in allen Fehden und Kleinkriegen, sowohl im Fränkischen gegen Albrecht Achilles als auch am Rhein gegen den Erzbischof von Mainz, den er an der Gurgel packte, seine Ansprüche anzuerkennen und sogar zur Abtretung von Schauenburg und der Bergstraße zwang. Den Bischof Georg von Metz, den Markgrafen Karl von Baden und den Grafen Ulrich V. von Württemberg, einen, was auch nicht oft vorkommt, Schwiegersohn eines Papstes, er hatte nämlich eine Tochter Felix des V., also Herzog Amadeus des VIII. Von Savoyen, geheiratet, nahm Friedrich gefangen und erpresste kräftige Lösegelder. Dem Kaiser war dieser Kurfürst ein derartiger Dorn im Auge, dass er ihn in die Reichsacht tat, was völlig wirkungslos verpuffte. Ein klägliches Reichsheer, das der Kaiser gegen Friedrich schickte, erledigte dieser mit der linken Hand. Kurfürst Friedrich, humanistisch gebildet, eine, um es poetisch auszudrücken, Lichtgestalt unter den Finsterlingen der Potentaten, förderte und reformierte seine Universität Heidelberg und errichtete, da das Reichsgericht inzwischen mangels kaiserlicher Unterstützung eingegangen war, ein eigenes pfälzisches Appellationsgericht und vereinheitlichte damit die Rechtspflege in seinem Territorium. Bei seinem Tod, er war nur 51 Jahre alt, hinterließ er seinem Neffen und Adoptivsohn Philipp ein wohlgeordnetes Land, abgerundet um die Grafschaften Lützelstein und Veldenz. Der Kaiser in Wiener Neustadt atmete auf. Eine schwere Krise erschütterte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Eidgenossenschaft und hätte um ein Haar die dort errungenen Freiheiten zunichte gemacht. Auslösend dafür war eine schon länger andauernde Animosität der Stadt Zürich gegen den Kanton Schwyz. Es ging um die Passstraßen und Übergänge im Oberland, die für den Zürcher Handel wichtig waren. Durch geschickte Politik hatte sich die Stadt Zürich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ein großes territoriales Umfeld geschaffen, etwa den heutigen Kanton Zürich. Außerdem hatte sie in luxemburgischer Zeit Privilegien erworben, zum Beispiel die Blut, das heißt alleroberste Gerichtsbarkeit, und war dadurch de facto reichsunmittelbar geworden, so gut wie ein Reichsfürst. Das bedeutete ein Übergewicht in der Eidgenossenschaft, dass die auf ihre Verdienste und freiheitliche Tradition stolzen Urkantone, voran Schwyz, nur ungern sahen. Als sich Zürich nicht scheute, zu Zeiten König Friedrichs III. Mit den erbittertsten Feinden der Eidgenossenschaft, nämlich den Habsburgern, ein Bündnis einzugehen, kam es zum offenen Konflikt. Friedrich, von dem ich mir nicht vorstellen kann, dass er die Schande von Sempach vergessen hatte, in der sein Großvater Leopold III. Von den Schweizer Bauern abgeschlachtet worden war, hoffte mit Hilfe Zürichs, die habsburgischen Besitzungen, die Stammlande, wiederzugewinnen. Es kam zum alten Zürichkrieg, in dem sich der König und die Stadtherren von Zürich nicht scheuten, zusätzlich zu ihrem eigenen Aufgebot die Armagnaceninsel zu nehmen. Die Armagnacen, deren Name nicht unmittelbar mit der südfranzösischen Landschaft Armagnac zu tun hat, waren eine Horde von gelbäugigen Massenmördern, der Abschaum aus aller Herren Länder, die aus dem Englisch-Französischen Krieg übrig geblieben und arbeitslos waren. Ihre Zahl wird in zeitgenössischen Berichten schaudervoll überschätzt, nicht jedoch ihre Grausamkeit. Sie verdingten sich, straff organisiert unter einem Kapitän genannten Obermassenmörder, in verschiedenen Kriegen, hauptsächlich in Westeuropa. Und wo sie auftauchten, verbreiteten sie unter der Bevölkerung noch mehr Schrecken als normale Heere der Zeit, und das will was heißen. Die Armagnacen waren nichts anderes als eine Pest in Menschengestalt, eine Unheilswalze, die überall, wo sie hinkam, Land und Dörfer und Städte und Mensch und Vieh im Feuer und Blut erdrückte, das heißt, das Vieh fraßen sie natürlich. Und solche infernalische Ausgeburt holten Habsburg und Zürich in die Schweiz. König Friedrich bat den französischen König Karl VII. Um diese Unterstützung, und Karl VII. Gewährte sie nur zu gern, weil er dadurch die Plage aus dem eigenen Land los wurde. Er schickte mehr als gewünscht. Die Zahlen gehen in den verschiedenen Schilderungen stark auseinander. Es werden bis zu 40.000 genannt, was allerdings, wie gesagt, übertrieben sein dürfte. Doch auch die Hälfte genügte, die unter dem Kommando des französischen Kronprinzen, des Dauphin Louis, zunächst einmal Elsass und Lothringen verwüsteten und dann in die Schweiz eindrangen. Bei Basel, nahe einem Weiler namens St. Jakob an der Birs, traten am 26. August 1444 nur 1500 Eidgenossen, nach anderen Quellen 2000, den zahlenmäßig weit überlegenen Armagnacen gegenüber. Es kam zur Schlacht, bei der das eidgenössische Heer, kann man kaum sagen, Fähnlein zwar aufgerieben wurde, nur 16 entkamen, 200 nach anderer Zählung, den Armagnacen jedoch solche Verluste beigebracht wurden, dass diese so gut wie erledigt waren. 6.000 Armagnacen erschlugen die eidgenössischen Kämpfer. Den Rest der Fliehenden stachen die erbosten Schweizer und elsässischen Bauern ab. Der Dauphin schloss mit der Eidgenossenschaft im Oktober des Jahres den Frieden von Enzisheim, in dem er beschwor, die Eidgenossen hinfort in Ruhe zu lassen. Zürich musste sich 1450 dazu bereit finden, in die Eidgenossenschaft zurückzukehren, und der Kaiser musste schmollend einsehen, dass die Schweiz für Habsburg endgültig verloren war. So ging die Eidgenossenschaft gestärkt aus dieser Krise hervor. Das bewirkte naturgemäß eine neue Anziehungskraft auf die umliegenden Gebiete, und so schlossen sich im Lauf der nächsten Jahrzehnte mehrere Städte und Landschaften der Eidgenossenschaft an. So Schaffhausen 1454, Rottweil 1463, Mühlhausen 1466. St. Gallen wurde im Appenzeller Krieg von der Pfaffenherrschaft des Klosters befreit. Der Thurgau, die gemeinen Herrschaften westlich des Oberrheins, wurde Habsburg, der südliche Teil der westlichen Herrschaft, dem Bischof von Basel, entrissen. Fürstentum und Stadt Neuenburg, Neuchâtel, waren schon 1406 zur Eidgenossenschaft gestoßen, das Wallis 1416. Die Krise hat gezeigt, dass die Eidgenossenschaft endgültig eine politische Einheit geworden war, stärker, aggressiver und attraktiver denn je zuvor, schreibt Ulrich Imhof. Die Energie der Schweizer beruhte selbstverständlich darauf, dass sie nicht wie die Herren und Fürsten der anderen Welt nur nach Macht, Geld und Glanz strebten, sondern das Kostbarste verteidigten, was sie besaßen, die Freiheit. Ein unerhörtes Wort damals. Und so erklärt sich ihr Erfolg und dass sie fortan in Frieden weiter ihren Käse zubereiten konnten, wobei sie allerdings gerade damals anfingen, etwas zu exportieren, was auch, wie der Käsehersteller, bald mit dem Begriff Schweizer synonym wurde, Landsknechte. Die heute friedlich gewordene Schweizer Garde des Papstes ist eine ferne Reminiszenz davon. Etwa gleichzeitig ereignete sich im Nordwesten des Reiches ein Krieg mittleren Ausmaßes, und zwar nachdem sich 1444 die damals sehr bedeutende Stadt Soest mit nach vorsichtiger Schätzung 10.000 Einwohnern von der weltlichen Herrschaft des Erzbischofs von Köln, also von der Pfaffenherrschaft, lossagte, allerdings keine Eidgenossenschaft mit eventuell ähnlich gesinnten Gemeinwesen wagte, sondern sich sozusagen in allen Ehren dem Herzog von Kleve unterwarf, oder besser anschloss. Das freute Herzog Adolf I. von Kleve, doch der Erzbischof Kurfürst von Köln, Dietrich II. Aus dem Hause Moers mochte das natürlich nicht dulden. Er musterte ein Heer von 15.000 böhmischen, also hussitischen, er, der katholische Erzbischof, und sächsischen Söldnern an, zog damit 1447 vor Soest und belagerte die Stadt. Damit hatte sich der Herr Erzbischof jedoch finanziell übernommen. Das Geld ging ihm aus. Er konnte den Sold nicht bezahlen, die Söldner liefen davon und die Bürger von Soest triumphierten. Der Erzbischof musste Frieden schließen und den Status quo anerkennen. Soest blieb bei Kleve, das um die Zeit auch die Stadt Xanten sich einverleiben konnte, so dass am Niederrhein sich langsam ein bedeutendes geschlossenes Territorium herausbildete. Das Erzbistum Köln hatte durch diese Soester Fehde dermaßen finanzielle Einbußen erlitten, dass es sich davon nie mehr erholte und in seiner politischen Bedeutung erheblich zurücksank. Nicht ganz unähnlich verlief die anschließende Münstersche Stiftsfehde von 1450 bis 1458. Hier wollte der eben die Schlappe von Soest einsteckende Erzbischof Dietrich seinen Bruder, den Grafen Walram von Moers, zum Bischof wählen lassen. Aber das wollte der Rat der Stadt nicht. Der wollte einen Herrn von Hoya zum Bischof. Und im Lamberti-Aufruhr vom 17. September 1453 verjagten die Münsteraner die Moers-Brüder und deren Anhänger. Es kam zum Krieg. Und es zeigte sich, an der an sich keineswegs weltpolitisch bewegenden Affäre, was der dem Fallen der Dominosteine ähnliche Mechanismus von Bündnissen und Interessensverflechtungen bewirkt. Nicht nur Kurköln, auch der Herzog von Kleve, einige lokal mächtige Grafen, aber auch der Papst, andererseits die Welfen in Braunschweig, sahen ihre Rechte gefährdet, bemerkten Bündnisfälle oder hofften, im Trüben zu fischen. Es kam zum Krieg, der in der blutigen Schlacht von Warla 1454 gipfelte, die zwar die Moers-Partei gewann, den Krieg insgesamt allerdings wohl wieder aus Geldmangel verlor. Keiner der Bischofskandidaten wurde Bischof, sondern ein Vetter des oben erwähnten Kurfürsten Friedrich von der Pfalz. Aber wieder war die weltliche Herrschaft der Bischöfe geschwächt, die herzogliche Macht, hier Kleves, gestärkt. Solche Vorgänge, an sich wie gesagt weltpolitisch zu vernachlässigen, zeigen, wie stark die auseinanderstrebenden Tendenzen des Reiches waren. Dass die Bischöfe, Fürsten und Grafen Kriege führen konnten, ohne dass der Kaiser auch nur einen Finger rührte, keinen Finger mehr rühren hätte können. Der Kaiserkrönung Friedrichs III. Ging ein für die deutsche Kirchengeschichte nicht unwichtiges Ereignis voraus. Der Abschluss des unter anderem von Aeneas Silvius Piccolomini und Nicolaus Cusanus vermittelten Wiener Konkordats, das die Bestimmungen des Wormser Konkordats von 1122 in gewisser Weise modifizierte und ergänzte, zum Teil im Sinne einer größeren Einflussmöglichkeit des deutschen Königs auf die Besetzung der Bischofs- und Abtstühle, was weniger aus religiösen Gründen wichtig war, sondern weit mehr deshalb, weil ja nach wie vor große Teile des Reiches geistliche Territorialherrschaft waren. Der Papst begab sich dieser Rechte gern, weil er dafür die Anerkennung des Reiches als über dem Konzil stehend einhandelte. Der konziliare Gedanke und damit die Bestrebungen zur dringend notwendigen Reform der Kirche waren damit vorerst erledigt. Die Kirche versank weiter im geistigen Morast. Insofern war das Wiener Konkordat, das 1448 abgeschlossen wurde und die Beziehungen des Reiches zur römischen Kirche bis 1803 regelte, einer der Auslöser der Reformation, die ja nicht mehr lange auf sich warten ließ. Dem Papst war diese Anerkennung, die Ohrfeige für den konziliaren Reformgedanken, so wertvoll, dass er, einmalig in der Geschichte, sogar die Kosten der Kaiserkrönung übernahm, was wiederum dem Geiz Friedrichs III. Entgegenkam. Dass auf die gloriose und, wie gesagt, für Friedrich erfreulich kostenfreie Kaiserkrönung folgende Jahrzehnt, war turbulent und, gelinde gesagt, unwürdig. Was sich da in Österreich abspielte, ist nicht anders als ein historisches Schmierentheater zu nennen, allerdings ein blutiges. Es zeigt, dass auch in hohen fürstlichen Kreisen das Wort von den Familienbanden durchaus seine Doppeldeutigkeit hat. Kaiser Friedrich hatte, wie bereits erwähnt, einen Bruder, Herzog Albrecht den VI., außerdem seinen immer debiler werdenden Vetter Sigismund in Tirol, von ihm wird noch zu reden sein, und den Vetter Ladislaus, den nachgeborenen Sohn König Albrechts II., für den der Kaiser die Vormundschaft hielt. Allerdings nur für die innerösterreichischen Länder, nicht, was er gern gehabt hätte, auch für Böhmen und Ungarn, deren König der kleine Ladislaus ja war. In Ungarn regierte als Reichsverweser der vom Landtag gewählte Magnat János Hunyadi, einer der ritterlichen Helden der ungarischen Geschichte. In Böhmen, das ja im Gegensatz zu Ungarn zum Reich gehörte und ein Königreich quasi nur zweiten Grades und weitgehend hussitisch beherrscht war, regierte für den unmündigen Ladislaus ab 1452 der schon erwähnte hussitische Adlige Georg Podjebrad als Gubernator. Noch ehe aber Ladislaus mündig und also selbst eigentlich König wurde, starb er 1457. Das änderte die gesamte Situation für Habsburg. Böhmen und Ungarn gingen vorerst völlig verloren. In Ungarn wählten die Magnaten den Sohn des auf einem Türkenfeldzug an der Pest verstorbenen Reichsverwesers Hunyadi zum König, Matthias, der sich Corvinus nannte, weil sein italienischer Hofhistoriograph herausgefunden zu haben glaubte, das Geschlecht der Hunyadi stamme von dem römischen Senatorengeschlecht der Corvini ab. König Matthias war ein kluger, tüchtiger und tatkräftiger Herr, der erste Renaissancefürst nördlich der Alpen. Es half nicht viel, dass ein der Hunyadi-Familie neidisch feindseliger Teil der Magnaten das Jahr darauf Kaiser Friedrich zum König von Ungarn erhob, denn der hatte nicht die Mittel, weder finanziell noch militärisch oder politisch, seinen Anspruch durchzusetzen. Freilich hatte er, als Vormund seines Vetters Ladislaus, die ungarische Stephanskrone in Verwahrung. Und die Stephanskrone war nicht nur eine zierende Kopfbedeckung, sondern konkret unabdingbar eine nicht ersetzbare Voraussetzung für die Gültigkeit der Krönung und damit für die Rechtmäßigkeit der Herrschaft. So musste sich der zwar gewählte, aber noch nicht gekrönte Corvinus, der die tatsächliche Macht in Ungarn hatte, mit dem dort machtlosen Kaiser, der die Stephanskrone besaß, einigen. Das gelang im Vertrag von Wiener Neustadt 1463-64, in dem Matthias als König anerkannt, die Stephanskrone ihm ausgeliefert wurde, gleichzeitig jedoch bestimmt ward, dass, sollte König Matthias ohne Erben sterben, Habsburg die Stephanskrone wieder erben solle. Diese Vereinbarung fiel Friedrich umso leichter, als ihm Matthias in Böhmen zur Seite stand. Dort hatten nämlich die hussitisch gesinnten Ritter und Städte den bisherigen Gubernator Georg Podjebrad zum König gewählt, was dem Papst selbstverständlich gar nicht gefiel, der, ein hohler Befehl, die Rekatholisierung ganz Böhmens verfügte und damit den König Matthias Corvinus sozusagen beauftragte. Für Friedrich III. Standen vorerst näherliegende Schwierigkeiten, eben die Auseinandersetzung mit seiner Familienbande im Vordergrund. Bande, die, doch das genügt, aus der Person seines Bruders Albrecht bestanden. Der Tod des jungen Ladislaus hatte zwar für Friedrich den Vorteil, dass die innerösterreichischen Lande nun nicht mehr nur vormundschaftlich, sondern unmittelbar und unverrückbar seiner Linie der Habsburger zufielen, beeinträchtigt aber dadurch, dass er dieses Erbe mit dem Bruder teilen musste. Er übertrug dem Bruder Oberösterreich, behielt selbst Niederösterreich mit Wien. Das Einvernehmen dauerte nicht lange. Schon 1461 kam es zum Streit, denn Albrecht versuchte eine förmliche Revolte der Wiener Bürger gegen den kaiserlichen Stadtrat zur eigenen Machtbereicherung zu nutzen. Friedrichs Rolle wurde kläglich. Er musste sich in der Hofburg von Wien gegen seine eigenen Untertanen verschanzen, wurde sogar beschossen und musste sich mit seiner Familie, die Kaiserin Eleonore hatte 1459 den Erbprinzen Maximilian geboren, im Keller in Sicherheit bringen. Kurz bevor er ausgehungert wurde, kam König Georg Podjebrads Sohn Prinz Viktorin mit einem Hilfsheer und sprengte die Belagerung. Podjebrad, der inzwischen vom Papst in den Kirchenbann getan worden war, und gegen eine von König Matthias von Ungarn geschürte starke katholische Opposition zu kämpfen hatte, hatte diese Gelegenheit ergriffen, um sich den Kaiser zu verpflichten, der ihm damit dankbarer sein musste als dem Papst. Papst war übrigens seit 1458 niemand anderer als des Kaisers ehemaliger Sekretär Aeneas Silvius Piccolomini. Er hatte den Namen Pius II. Angenommen, nicht wegen des äußerst schattenhaften, wenngleich heiligen Pius I. aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, sondern weil ihn der Aeneas des Vergil, der dortige Aeneas, häufig als Pius Aeneas bezeichnet wird. Dass der antike Aeneas aber aus heutiger Sicht alles andere als Pius, also fromm, wirkt, ist eine andere Geschichte. Kaiser Friedrich war zwar aus der unmittelbaren Gefahr gerettet, doch nun war er fast eine Marionette Podiebrads, der den Frieden zwischen den Brüdern diktierte. Der Kaiser musste ganz Österreich, also Ober- und Niederösterreich, an Albrecht für 8 Jahre abtreten und bekam nur eine Rente von 14.000 Gulden jährlich. Dass einem so gedemütigten Kaiser draußen im Reich kein großer Respekt mehr entgegengebracht wurde, dass er keine wirksamen Möglichkeiten mehr hatte, in Streitigkeiten einzugreifen, ist wohl verständlich. Nun residierte also Albrecht in Wien, aber die Wiener wurden dessen nicht froh. Der Herzog machte dem Beinamen Prodigus gleich Verschwender alle Ehre, das heißt, er lebte in Saus und Braus und da er keine Kinder hatte, für die er ein Erbe aufzubewahren gehabt hätte, war er der Meinung, er tue besser daran, selbst alles zu verpulvern. Um das zu bekommen, was er dann verpulvern wollte, presste er den Wiener Bürgern immer höhere Steuern ab. Und das heißt, und ich halte das durchaus für keine Legende, dass er gelegentlich in Person reiche Wiener Bürger besuchte, denen dann danach ein silberner Leuchter oder dergleichen fehlte. Es kam zum Aufstand. Der Wiener Bürgermeister Holzer, eben der, der kurz vorher noch den Kaiser in der Burg hatte beschießen lassen, änderte seine Meinung und bereitete die Rückgabe der Stadt an den Kaiser vor. Um den Prodigus in der Burg auszuheben, rekrutierte er 400 Mann, doch Albrecht kam ihm zuvor und konnte die Revolte unterdrücken. Den Holzer ließ er vierteilen. Aber der Herzog überlebte es nicht lang. Er erstickte 1463 an einem schönen, stillen Adventstag am Knochen eines zu schnell hinabgeschlungenen Krammetsvogels. Dass das Gerücht aufkam, der Kaiser habe diesen Krammetsvogel mit etwas Gift gewürzt, ist nicht verwunderlich. Ob es stimmt, weiß man nicht. Jedenfalls befreite der Krammetsvogel den Kaiser von der brüderlichen Plage. Von anderen Plagen freilich nicht. Im Oktober 1465 war ein Kreuzzug gegen den inzwischen vom Kirchenbannstrahl getroffenen, was ihn wenig kümmerte, König Georg Podiebrad von Böhmen beschlossen. Dies ungeachtet der ständig wachsenden Türkengefahr an der Südgrenze Ungarns, die einen Kreuzzug gegen diese weit eher erforderlich gemacht hätte. In der Tat hatte es dazu Ansätze gegeben. Papst Pius II. Piccolomini hatte eifrig dafür geworben, umsonst. Allenfalls waren hochtönende Beschlüsse und Absichtserklärungen zustande gekommen, und der immer träger werdende Kaiser hatte nur die Schultern über die Schwerfälligkeit der Fürsten gezuckt und den österreichischsten aller Sprüche von sich gegeben. Dann kann man halt nichts machen. Die Fürsten waren so kurzsichtig, um sich weit genug im Westen und damit vor der Türkengefahr sicher zu wähnen. Zum Glück für die Christenheit waren die Türken selbst häufig genug von ihren östlichen Feinden und vor allem von zermürbenden Palastrevolten nach jedem Sultanswechsel bedroht und gaben ab und zu Ruhe. So erschien die endliche Ausrottung der heretischen Hussiten näherliegend. Vor allem hätte das für Kaiser Friedrich den Vorteil mit sich gebracht, dass er nach Beseitigung Georg Podiebrads endlich König von Böhmen würde. 1468 beauftragte der Kaiser den König Matthias Corvinus von Ungarn, der, in Grenzen seiner humanistischen Gesinnung, katholisch war, mit der Beseitigung Podiebrads. Er selbst, Kaiser Friedrich, reiste als Privatmann nach Rom, um den neuen Papst zu besuchen. Pius II. Piccolomini war 1464 gestorben. Paul II. Barbo, ein reicher, engstirniger, wenn auch kunstsinniger Venezianer, sein Nachfolger geworden. Matthias Corvinus erklärte also Georg Podiebrad, der früher einmal als Vater seiner ersten Frau sein Schwiegervater gewesen war, den Krieg und marschierte in Mähren ein. Groteskerweise war es gerade Podjebrad, der, obwohl selbst noch nicht unmittelbar durch die Türken gefährdet, ständig zu christlicher Waffenbrüderschaft gegen den Islam aufrief, weitsichtig genug war, um vor dem inneren Zwist angesichts der äußeren Gefahr zu warnen, einen Bund aller abendländischen Fürsten zu fordern. Aber er war eben ein Hussite. Und der Papst verabscheute jeden Kreuzzugsgedanken, der nicht von ihm selbst kam, also christkatholisch abgesegnet war. Papst Paul II. Unterstützte allerdings, wenig genug, Corvinus und den christlichen Albaner Häuptling und Helden Skanderbeg mit etwas Geld für die Verteidigung gegen die Türken. Der Feldzug Matthias Corvinus gen Böhmen zeitigte für den Kaiser das, was Goethes Zauberlehrling exemplarisch vor Augen führt, dass man die Geister, die man gerufen hat, nicht mehr los wird. Man kann auch sagen, es war die Strafe für Friedrichs Undankbarkeit seinem Retter vor den Bürgern Wiens gegenüber. König Matthias konnte zwar Mähren und das damals böhmische Schlesien erobern, Podjebrad allerdings nicht schlagen und aus Prag vertreiben. Zu Kaiser Friedrichs Entsetzen lieferte Corvinus die eroberten Gebiete nicht, wie vom Kaiser vorgesehen und als selbstverständlich erachtet, an ihn aus, sondern verstieg sich sogar so weit, sich von einer Gruppe katholischer Barone zum König von Böhmen wählen zu lassen. Das ging letzten Endes schief, denn ein neuerlicher Kriegszug des Corvinus endete im Desaster. Die Ungarn wurden geschlagen, der König sogar gefangen genommen. Doch Podjebrad verhielt sich seinem Ex-Schwiegersohn gegenüber großzügig. Er ließ Corvinus gegen den Verzicht auf die Krone Böhmens und gegen das Versprechen, künftig Frieden zu bewahren, frei. Corvinus kehrte nach Ungarn zurück. Es war auch höchste Zeit, denn dort rasselten die Türken schon wieder an der Südgrenze. Friedrich, aus Rom zurückgekehrt, sah sich wieder einmal einer hauseigenen Revolte gegenüber. Mit Recht hätte er schon den erst später von seinem fernen Enkel Franz Josef geprägten Spruch auf sich anwenden können: »Mir bleibt nichts erspart.« Um ein Wort Herzmanowski Orlandos zu gebrauchen, randösterreichischer Grande namens Andreas Baumkircher, ein halb ungarischer Steirer kleinadliger Herkunft, der verschiedentlich die Seiten wechselnd als Condottiere allen möglichen Herren gedient hatte, unter anderem Friedrich selbst, machte Rabatz, weil er sich nicht ausreichend belohnt glaubte, schickte dem Kaiser sogar förmlich den Fehdebrief. Und wenn man meint, der große Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, der Cäsar und Augustus, allzeit Mehrer des Reiches, sei mit einem wild gewordenen Bagatellbaron schnell fertig geworden, täuscht man sich. So weit war die deutsche Herrlichkeit herabgesunken. Baumkircher lieferte einem kaiserlichen Aufgebot bei Fürstenfeld in der Oststeiermark eine vernichtende Schlacht und brannte und senkte das ganze Land bis nach Graz hin. Der Kaiser war gezwungen, mit dem Rebellen von gleich auf gleich zu verhandeln. 1470 wurde ein Friede mit ihm geschlossen. Aber dann siegte, wenn man so sagen kann, der Kaiser doch, wenngleich nicht durch Waffen, sondern durch die, ihm scheint's tief innewohnende, Tücke. Er lud den Baumkircher nach Graz zu weiteren Besprechungen hinsichtlich einzelner an ihn verpfändeter Güter und sicherte ihm freies Geleit bis zum Ave-Leuten zu. Der Baumkircher ritt nach der Besprechung zwar rechtzeitig ab, der Kaiser ließ die Ave-Glocke jedoch früher läuten. Baumkircher wurde ergriffen und am 23. April 1470 unverzüglich ohne Gerichtsverfahren geköpft. Die spätere Überlieferung machte aus Baumkircher einen dem legendären Wilhelm Tell ähnlichen Volkshelden. Dies hat keinerlei historische Grundlage. Baumkircher war eine Ausgeburt seines blutigen Jahrhunderts, das bald noch blutiger werden sollte. Etwa einen Monat vor dem Ende Baumkirchers starb in Prag König Georg Podjebrad. Obwohl er selbst 6 Söhne hatte, denen er schlesische Lehensherzogtümer übermachte, die sie und ihre Nachkommen zum Teil sogar behielten, ernannte er einen Prinzen aus dem eben den historischen Weltenplan betreten habenden Haus der Jagiellonen zum Erben. Die Jagiellonen, ein litauisches Häuptlingsgeschlecht und bis ins 15. Jahrhundert noch heidnisch, hatten sich in der Person eben des namengebenden Jagiello, der sich nach der Taufe Władysław nannte, 1386 zum König von Polen aufgeschwungen. Sein gleichnamiger Enkel, den die Böhmen Ladislaus nannten, war der von Podjebrad bestimmte Erbe der Wenzelskrone, Ladislaus II. Er war und blieb lediglich dem Namen nach König. Zwar erkannte ihn der Kaiser als König und damit Kurfürst des Reiches an, schon um Matthias Corvinus zu ärgern, doch Ladislaus war erst 15 Jahre alt, und die böhmischen Barone, und zwar einträchtig über die konfessionellen Grenzen hinweg, nahmen die Regierung des Königreiches selbst in die Hand. Weder der Kaiser noch Corvinus hatten in Böhmen etwas zu melden. Ich vermeide eine ermüdende Schilderung der Streitigkeiten der folgenden Jahre, in der es die Parteien wechselweise mit und gegeneinander hielten, getreu dem auch und vielleicht gerade in hochfürstlichen und politischen Kreisen geltenden Spruch »Pack schlägt sich, Pack verträgt sich«. Bald kam es, 1477, zu einem Waffenstillstand von Breslau. Dann erkannte plötzlich der Kaiser den Matthias Corvinus als König von Böhmen an. Dann überwarf er sich wieder mit Corvinus, der mit Heeresmacht in Habsburgs Länder eindrang und 1482 Teile der Steiermark, Kärntens und Niederösterreichs besetzte. Der Kaiser konnte dem nichts entgegensetzen. Und kein Reichsfürst dachte auch nur im Traum daran, dem Kaiser beizustehen, wenn eine immerhin fremde, ausländische Macht ohne jeden Rechtstitel, nur auf die Gewalt gestützt, Teile des Reiches an sich riss. 1485 endlich gelang es Matthias Corvinus sogar, Wien zu erobern. Es war dies die erste Belagerung Wiens, zwei weitere sollten folgen. Und der schon mehrfach zitierte Johann Hübner schildert das im 5. Band seiner politischen Historia 1712 so. Und der Hunger in Wien ward in kurzem so groß, dass sie alle Pferde, Katzen und Mäuse fraßen. Wie sie nun den Kaiser Friedericum zu Hülfe ruften, so gab er zur Antwort, es wäre billig, dass sie jetzt so Hunger litten, weil sie ihn vor diesem in der Burg hätten lassen Hunger leiden. Also eine Anspielung auf die Belagerung des Kaisers in der Burg durch die Wiener 1462. Nach zwei Jahren, die der Kaiser förmlich bettelnd, ruhelos und kläglich durch die Lande zog, schloss er mit Corvinus einen Frieden, den Corvinus diktierte. Der Ungar behielt Wien und Wiener Neustadt so lange, bis seine Kriegskosten vom Kaiser bezahlt seien, was angesichts der Ebbe in der kaiserlichen Kasse nichts anderes als am Sankt-Nimmerleins-Tag bedeutete. Der Kaiser erhielt nur die Zusicherung einer einzigen Forderung. Ein Bäumchen, das der Kaiser eigenhändig im Lustgarten von Wiener Neustadt gepflanzt hatte, sollte unbeschädigt bleiben und gegossen werden. Vielleicht war es ein seltenes, exotisches Gewächs, an dem der Kaiser, der sich ganz besonders für Botanik interessierte, hing. Friedrich, der kraftlos und mutlos geworden in Linz vor sich hin resignierte, und sich nur noch mit der erwähnten Botanik und seinen zwei anderen Steckenpferden Astronomie, was damals auch Astrologie einschloss, und Alchemie beschäftigte, hatte 1486 seinen einzigen Sohn Maximilian zum deutschen König und damit designierten Nachfolger wählen lassen. Dass drei Jahre zuvor, weit hinten im Sächsischen, in Eisleben, dem Bauern Hans Luder oder feiner Luther und seiner Frau Margarete geborene Lindemann ein Sohn geboren wurde, der, weil am Martinstag zur Welt gekommen, also Martin getauft wurde, interessierte noch niemanden. 1490 starb König Matthias Corvinus, sein wohlgefügtes Staatsgebilde zerfiel. Die Magnaten, denen die stramme Herrschaft des Corvinus ohne dies nicht passte, wählten den schwachen König Ladislaus II. Von Böhmen, den man dort König Gut nannte, weil er alles gut fand, damit man ihn in Ruhe ließ, nun auch zum König von Ungarn, wo er auch alles gut fand, obwohl die finanzielle Lage katastrophal war, man der Türken kaum Herr wurde und die königliche Autorität ins Bodenlose sank. Doch der junge König Maximilian nutzte die Stunde, um, ohne die seinerzeitigen Kriegskosten zu zahlen, die ungarische Besatzung aus Wien und Niederösterreich zu verjagen. 1493, am 19. August, der auch der Todestag seines, wenn man so sagen will, Urvorvorgängers des römischen Kaisers Augustus war, starb in Linz Kaiser Friedrich III., dem nicht ganz zu Unrecht der Beiname des Heiligen Römischen Reiches Erzfaultier beigelegt war und dem die längste Regierungszeit, 53 Jahre, eines deutschen Königs beschieden war. Er übertraf damit die bisherige Rekordzeit Kaiser Heinrichs IV., 1056 bis 1106, um 3 Jahre. Keiner der folgenden Kaiser konnte Friedrich III. Diesen Rekord streitig machen. Das wenigstens nicht. Es entbehrt nicht einer gewissen historiografischen Logik, wenn man die Zeit, in der diese Erzählung jetzt angelangt ist, als Zeitenwende, als Ende des Mittelalters und als Anfang der Neuzeit betrachtet. Ob allein das Datum des 12. Oktober 1492 dafür maßgebend ist, des Tages, an dem Kolumbus im ersten Morgenlicht von seinem Flaggschiff Santa Maria aus das erblickte, was er für Indien hielt und was in Wirklichkeit eine vorgelagerte Insel eines bis dahin in Europa unbekannten Kontinents war, mag dahingestellt bleiben. Andere Errungenschaften haben nicht weniger zur Erweiterung des Horizontes und der Erkenntnis geführt, wozu in erster Linie der Buchdruck gehörte. Die Erfindung des Druckes mit beweglichen Lettern, eine so genial einfache Idee, dass man sich wundert, warum nicht schon früher einer darauf gekommen war, verdanken wir dem Mainzer Patriziersohn und vielleicht ersten berufsmäßigen Erfinder Johannes Gutenberg. Die ersten professionellen und kommerziell verwertbaren Drucke stammen aus den Jahren um 1450, darunter die bekannte 42-zeilige Bibel. Die Bedeutung des Buchdruckes wurde schnell erkannt, und ebenso schnell verbreitete sich die Buchdruckerkunst. Am Ende des 15. Jahrhunderts war die schwarze Kunst flächendeckend und nicht mehr wegzudenken. Erstaunlicherweise ließen die Päpste von deutschen Buchdruckern in Rom Druckwerkstätten einrichten, unter anderem um die bei den Päpsten immer beliebter werdenden Ablassbriefe in größerer Auflage und schneller herstellen zu können. Die Gefahr, die vom Buchdruck für die katholische Kirche ausging, erkannten Papst und Kurie allerdings nur mit Verzögerung. Die Gefahr nämlich, dass die Bibel weiter verbreitet und leichter auch für Laien zugänglich wurde, die dann darin lesen und feststellen konnten, dass zum großen Teil da ganz was anderes drin steht, als die Kirche lehrt. Ablassbriefschwämme und Verbreitung der Bibelkenntnis. Zwei Gegebenheiten, die unmittelbar auf die Reformation zuführten und wesentlich auf dem Buchdruck beruhten. Die Entdeckung Amerikas war nicht die einzige Erweiterung des geografischen Horizonts der Welt des 15. Jahrhunderts, vor allem nicht die erste. 1431 wurden die Azoren durch den portugiesischen Seefahrer Cabral entdeckt oder wiederentdeckt, denn wahrscheinlich waren diese Inseln schon in der Antike bekannt und wurden dann vergessen. Diese und andere Entdeckungen gehören nicht zur deutschen Geschichte, und kein Deutscher hatte bedeutenden Anteil daran. Die Kunde davon, dass es außerhalb der Säulen des Herakles weit draußen im Meer noch etwas gibt, bewegte jedoch auch in Deutschland jeden, der denken konnte und Zeit dazu hatte. Die armen Teufel ganz unten, die ums tägliche Überleben kämpfen mussten, waren von solchen Dingen wahrscheinlich unbeeindruckt. In der Folge stießen andere portugiesische Seefahrer im Auftrag des Infanten Don Enrique, Heinrich der Seefahrer, weiter entlang der afrikanischen Westküste vor und erreichten 1462 das heutige Liberia. Dabei stießen sie auf Neger und begannen nahezu unverzüglich den Sklavenhandel. Eine gewisse deutsche Beteiligung an der Weltbilderweiterung im 15. Jahrhundert ist theoretischer Natur, aber gar nicht unwichtig. 1491 fertigte Martin Beheim den ersten Globus an. 1493 erschien die Schädelsche Weltchronik, der Versuch einer Darstellung sowohl in Bild wie Text der ganzen bekannten Welt. Und die Stiche dieser Chronik bemühen sich, ein nicht mehr ideales, sondern einigermaßen getreues Bild der Städte darzustellen, die im Übrigen im Lauf des Jahrhunderts an Zahl und Größe gewachsen waren, seit der durch die Pest bedingte Bevölkerungsrückgang um 1450 wieder ausgeglichen war. Im Deutschen Reich, im damaligen Sinn, zählte man an die 3000 Städte und stadtähnliche Ansiedlungen, von denen allerdings auch die größten, nach heutigen Begriffen, klein waren. 20.000 Einwohner hatten nur Augsburg, Ulm, Breslau, Nürnberg, Hamburg und Straßburg. Zwischen 10.000 und 15.000 Frankfurt, Basel, Wien und Rostock. Städte wie Dresden, Mainz und Zürich hatten nur 4.000 bis 7.000 Einwohner, München noch weniger, Berlin war erst ein Dorf. Zum Vergleich, Brüssel und Antwerpen hatten 50.000 bis 60.000 Einwohner, Rom etwa ebenso viele, Venedig 190.000. Man kann sich also vorstellen, was ein deutscher Maler, der aus Nürnberg kam, wie 1494 Albrecht Dürer, an Staunen erlebte, wenn er Venedig betrat. Die Bedeutung der Städte bemaß sich allerdings nicht allein nach der Größe. Andere Momente, wie günstige Handelsknotenpunkte oder die Tatsache, dass ein Fürst oder Herzog in ihr residierte, trug zur Bedeutung bei. Das im Vergleich zu Nürnberg winzige Naumburg etwa brachte es durch den Handel mit Weid, einem Farbstoff zur Blaufärbung, zu Ruhm, Ansehen und Reichtum. Und so darf es nicht erstaunen, wenn solche nach heutigem Begriff Dörfer, Dome und Rathäuser imponierenden Ausmaßes aufrichteten. Nicht unwichtig für die Bedeutung einer Stadt war, wenn sie über eine Universität verfügte. Deutschland holte hier im 15. Jahrhundert, wie überhaupt im Bildungswesen, auf. Zwischen 1378 und 1500 wurden zu den bereits bestehenden in Prag und Wien 13 deutsche Universitäten gegründet. In der zeitlichen Reihenfolge Heidelberg, Köln, Erfurt, Leipzig, durch die Abspaltung von Prag, wie bereits erwähnt, Rostock, Trier, Greifswald, Freiburg im Breisgau, eine Gründung des Herzogs Albrecht des Verschwenders, von dem schon ausführlich erzählt wurde, seine vielleicht einzige gute Tat, Basel, Ingolstadt, Mainz, Tübingen und Frankfurt an der Oder. Es gab auch mehr Bildungseinrichtungen anderer, einfacherer Art, so etwa kaufmännische Schulen in den Hansestädten und dergleichen. Selbst ganz zarte Ansätze für weibliche Bildung gab es, meist natürlich in adligen Kreisen. Im Übrigen blieb noch lange die Forderung unbestritten, die Frau habe sich um die 3 K zu kümmern, Kinder, Küche, Kirche. Die Bedeutung der Universitäten beschränkte sich nicht auf den reinen Bildungsbetrieb. Ihre Ausstrahlung war allgemein kultureller Art. Und die Tatsache, dass sich das Bildungswesen und damit die Kulturbasis überhaupt aus den monopolischen Händen der Geistlichkeit, in denen sie das ganze Mittelalter über gefangen war, in weltliche Zuständigkeit überging, bewirkte eine nicht zu unterschätzende Geistesöffnung, zusammen mit dem steigenden Einfluss der Volkssprache, also des Deutschen und seiner Dialekte, dessen sich Geschäftsbriefe, oft auch schon fürstliche Dekrete, Ratsverfügungen und dergleichen bedienten, statt des bislang üblichen Latein. Das schlug sich auch auf die Literatur nieder, die sich nicht nur, mit Ausnahme der theologischen und anderen wissenschaftlichen Sparten, der deutschen Sprache zuwandte, sondern auch verbürgerlichte, was namentlich in der Bewegung des Meistersanges hervortritt. Die sozusagen adlige Literatur war mit Oswald von Wolkenstein eigentlich zu Ende. Der Meistergesang trat schon im 14. Jahrhundert auf, entwickelte sich im 15. Jahrhundert jedoch weiter, blühte in Augsburg, Mainz, Straßburg, also in den großen Städten, vor allem bekannt, nicht zuletzt, durch Richard Wagners Oper in Nürnberg. Wagner, der für das Textbuch seiner Oper ernsthafte Studien betrieben hat, schildert eines Teils die Enge der Meistersingerkunst, die ins Korsett der Töne und Weisen, das waren bestimmte Vers- und Gedichtformen, und überhaupt recht starre Regeln eingespannt war. Anderen Teils auch deren unbestreitbaren Wert, wenn Hans Sachs, der wohl berühmteste Meistersinger, Wagners historisches Vorbild, der allerdings erst 100 Jahre später lebte, dem spöttischen Stolzing das Wort entgegenhält, verachtet mir die Meister nicht und ehrt mir ihre Kunst. Zumindest im 15. Jahrhundert gab es neben dem Meistersang keine deutsche Literatur von wirklichem Rang. Die in jener Zeit aufkommenden und bald hoch im Schwang stehenden Fastnachtsspiele, schwankartige Derbheiten von ziemlicher Primitivität, sind heute für Leser, die sie nicht aus wissenschaftlichen Gründen lesen, ungenießbar. Im Grunde nicht viel anders als umgekehrt die betulichen und fremmelnden Traktate der deutschen Mystiker. Der Titel eines solchen von einem Mönch namens Otto aus Passau, schon im 14. Jahrhundert erschienen, sagt genug: Die 24 Alten oder der güldene Thron der minnenden Seele. Eine umfassende deutsche und deutsch geschriebene Geschichtsschreibung war noch nicht entstanden, wenngleich einige bedeutende Werke geschrieben wurden, die Einzelgebiete bearbeiteten, meist Chroniken, wie die Limburgische Chronik des Thielemann Elken von Wolfhaben oder die Thüringische Chronik des Johannes Rothe aus Eisenach. Die schon erwähnte Schädelsche Weltchronik entstand erst ganz am Ende des 15. Jahrhunderts. Philosophie und die damals von ihr noch kaum getrennten Naturwissenschaften waren noch durchaus in der Hand lateinisch schreibender Autoren und die Beschäftigung mit ihnen in Deutschland noch weniger verbreitet als in England, Frankreich und namentlich in Italien, wohin nach dem Fall von Konstantinopel 1453 ein großer Schwall exilierter Gelehrter kam, zum Teil mit wertvollen Handschriften beladen, was einen kräftigen Anstoß für den Humanismus bedeutete. Langsam schwappte das auch auf Deutschland über, namentlich natürlich auf die Universitäten. Als erste Naturwissenschaft spaltete sich die Mathematik von dem allgemeinen philosophisch-theologischen Wissensbrei ab, aus ganz handfesten Gründen. Die Visierkunst etwa befasste sich mit der Inhaltsberechnung der Weinfässer und verfeinerte dadurch die Kunst geometrischer und trigonometrischer Berechnungen, und die Kaufleute brauchten für den komplizierter werdenden Geschäfts- und Geldverkehr verfeinerte Rechnungsarten. Und wenn man einmal durch so etwas auf die spielerische Faszination von Zahlen, Brüchen, Gleichungen usw. so kam, dachten manche weiter. So der Benediktinermönch Friderikus Gerhard aus St. Emmeram in Regensburg, der das erste deutsch geschriebene Algebra-Lehrbuch verfasste, außerdem astronomische Studien trieb. Er starb 1463. Der wichtigste und einflussreichste deutsche Mathematiker lebte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und war kein Mönch mehr. Johannes Wiedmann aus Eger in Böhmen. Er war Professor in Leipzig und hielt dort 1486 die erste Vorlesung über Algebra an einer deutschen Universität. Doch nicht nur die Mathematik verdankte ihr neues Aufblühen praktischen Hintergründen. Auch die Beschäftigung mit physikalischen und chemischen Problemen diente in erster Linie sachlichen Zwecken. Freilich auch für die von damals an so hartnäckig wie selbstverständlich fruchtlos betriebene Suche nach einem Rezept zur Herstellung von Gold aus Dreck oder jedenfalls minderen Stoffen. Die Wechselwirkung von praktischer und theoretischer Physik hat es damals schon gegeben wie heute. Und die Ingenieurskunst im weitesten Sinne hat manchmal zum Nutzen der Menschheit, oft zum Nutzen fürstlichen Einkommens davon profitiert. 1429 ist der Steinkohleabbau an der Saar bezeugt. Bis dahin verbrannte man nur Holzkohle. 1444 ist die Gewinnung von Gusseisen aus Hochöfen nachweisbar. Der gestiegene Energiebedarf erforderte die Öffnung neuer Energiequellen. So tauchen um 1480 Wasserradantriebe für Schmieden und Ähnliches auf, schon zu Anfang des 15. Jahrhunderts verbesserte, das heißt drehbare Windmühlen. Es gibt die Theorie, wonach das Selbstverständnis der Menschen und damit der Gang der Kulturgeschichte allgemein nicht direkt von der Zeit und deren Flug, sondern von der Zeitmessung abhängt. Wenn das so ist, so hat gerade im 15. Jahrhundert ein entscheidender Sprung stattgefunden. Ob unbedingt nach vorn, ist dabei natürlich die Frage. Zeitmessung, Tageseinteilung, Kalender und so weiter waren das ganze Mittelalter hindurch kaum ausgebildet. Auch diese antiken Errungenschaften waren versandet. Nicht nur die Bauern, selbst die Fürstlichkeiten standen auf, wenn es hell, gingen schlafen, wenn es finster wurde und aßen, wenn sie Hunger hatten. Nur in den Klöstern achtete man wegen der vorschriftsmäßigen Einhaltung der Stundengebete etwas besser auf die Tageseinteilung und im kirchlichen Bereich wegen der Abfolge der Feste auf den Jahresablauf. Mechanische Uhren waren völlig unbekannt. Selbst die Sonnenuhren waren primitiv. Und erst die Berührung mit dem Islam während der Kreuzzüge brachte die Kenntnis brauchbarer Sonnenuhren auch nach Deutschland. Sanduhren, die freilich naturgemäß keine größeren Zeiträume messen können, waren schon früher gebräuchlich. Die Kunst, mechanische Uhren zu fertigen, drang nach früheren zaghaften Vorläufern gegen Ende des 14. Jahrhunderts von Frankreich her nach Deutschland und verbreitete sich hier rasch und gelangte zur Blüte. 1431 ist in Magdeburg eine Uhrmacherzunft nachgewiesen. 1419 wurde eine berühmte kunstvolle Turmuhr in Olmütz in Betrieb genommen, 1470 eine ähnliche in Danzig. Es mag in der Tat so sein, dass Veränderungen kulturhistorischer, technischer, auch politischer Art, die sich innerhalb eines Menschenlebens ereignen, also für das Individuum überschaubar und als solche begreifbar sind, das allgemeine Bewusstsein prägen. Insofern dürfte sich tatsächlich im 15. Jahrhundert ein freilich unmerklicher und für uns heutige schwer nachweisbarer Wandel im kleinen und großen Geistesleben vollzogen haben. Nicht gewandelt, bis heute nicht, hat sich der grauenvolle Mechanismus, dass militärische Bedürfnisse die Menschheit zu den kräftigsten Erfindungsanstrengungen veranlasst haben. Wenn es gut ging, fielen von den Ergebnissen auch für die friedliche Nutzung ein paar Brosamen ab. Die um 1500 nachweisbare Bohrmaschine verfeinerte die Herstellung der Feuerwaffen. Schon 1480 erlebte die Menschheit die freudige Errungenschaft der gezogenen Gewehrläufe, die die Kriege bald lustiger machten, weil man den Feind aus größerer Entfernung umlegen konnte. Eine Eisengusskanone, das erste Massentötungsmittel, ist bereits 1413 erwähnt. Ob die Einrichtung einer Börse 1460 in Brügge, der Name kommt vom Bankiersgeschlecht derer van der Börse, zum Segen für die Menschheit zu zählen ist, mag dahingestellt bleiben. Eher wertneutral ist die erste Volkszählung in Nürnberg 1440. Und günstig hat sich mit Sicherheit der erste ständige regelmäßige Postverkehr ausgewirkt, der um 1500 zwischen Wien und Brüssel eingerichtet wurde, nachdem, davon wird noch zu reden sein, die später sogenannten österreichischen Niederlande, das heutige Belgien ungefähr, an Habsburg gekommen waren. Langsam macht auch die Medizin in Deutschland Fortschritte, wenngleich auch auf diesem Gebiet die Entwicklung im Reich den Errungenschaften in Italien und Frankreich hinterherhinkte. Die schon erwähnte medizinische Schule von Salerno und die Schule von Montpellier konnten auf Erkenntnisse aus dem islamischen Raum fußen, wo die antiken Traditionen bewahrt worden waren. Da frei von christlich-dogmatischen Aberglaubensvorstellungen waren jüdische Ärzte fortschrittlicher als christliche, vor allem was die Anatomie anbelangte, deren Kenntnis seit dem Altertum im Abendland so gut wie verschollen war. Erst allmählich, namentlich in eben dem 15. Jahrhundert, von dem hier die Rede ist, wirkte sich die Naturbeobachtung auch auf dieses Gebiet aus und brachte mit sich, dass die aberwitzigen Vorstellungen vom menschlichen Körper, die die Autoritäten der Scholastik und die Kirchenväter und ähnliche Finsterlinge verbreiteten, aus der Medizin verschwanden, gegen den heftigen Widerstand der Kirche. Von den italienischen und französischen Universitäten drang die neue Erkenntnis von der Anatomie zum Glück bald auch an die deutschen Hochschulen, und Lehre und Forschung griffen sie auf. Leichensektion zu wissenschaftlichen Zwecken erfolgte in Wien ab 1404, in Prag 1460, in Tübingen 1485. Die erste Apotheke in Deutschland ist für das Jahr 1488 in Berlin dokumentiert. Um 1500 wurde der erste, noch nicht so genannte, Kaiserschnitt ausgeführt. Die verbreiterten Erkenntnisse auf medizinischem Gebiet konnte die europäische Menschheit sehr bald doppelt gut gebrauchen. Denn 1495, man kann das aufs Jahr genau feststellen, trat eine neue, bis dahin unbekannte Seuche auf, die Syphilis. Sie wurde von den Matrosen des Kolumbus aus Amerika eingeschleppt und verbreitete sich durch die Landsknechtsheere über ganz Italien, dann nach Frankreich, von dort aus ostwärts nach Deutschland, wo sie deshalb Franzosenkrankheit genannt wurde, und weiter nach Osten. Die Syphilis und die verwandte Lues sind schwerwiegende, wenngleich nicht unbedingt tödliche Infektionskrankheiten, die nicht nur, aber hauptsächlich durch den Geschlechtsverkehr übertragen werden. Die Kirche schrie daher sofort: Strafe Gottes für die Unmoral. Folgerichtig traf sie dann auch nicht wenige Kirchenfürsten, unter anderem vermutlich Papst Julius II. Sehr bald, schon anfangs des 16. Jahrhunderts, fand man eine einigermaßen wirksame Therapie, eine Quecksilber-Schweinefett-Emulsion, die sogenannte Schmierkur. Der Name Syphilis tauchte erst 1521 auf, als ein italienischer Dichter namens Fra Castoro die Krankheit in einem allegorischen Gedicht vom Hirten Syphilis, wenn man so sagen kann, besang. Wie immer zeichnete sich das sich verändernde Lebensgefühl in der Mode ab. Um 1420 kamen die langen, weit ausgeschnittenen Frauenroben auf, als Oberkleider mit züchtiger Unterkleidung, hoher Taille und Schleppe, wie wir sie aus den Bildern etwa der Maler van Eyck kennen, außerdem die Hennin, der für diese Zeit charakteristische kegelförmige Hut, auch Hornhaube genannt, der über einer üppigen Zopffrisur getragen wurde. Für Männer gab es, als nicht nur modischen, sondern im gewissen Sinn auch hygienischen Fortschritt, das Hemd, das unter der Jacke oder dem Wams getragen wurde. Der modisch bewusste Herr trug dazu einen hohen Hut mit hinten aufgeschlagener Krempe und einer Feder. Um die Zeit wurde das Grüßen durch Hutabnehmen verbreitet. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts kam, woher wohl sonst aus Frankreich, die Männermode der Schaube, ein Mantel, der vorn immer offen getragen wurde, um den farbenfrohen Scheckenrock darunter, das Hänslein, sehen zu lassen. Die Schaube war vorn pelzbesetzt. Je länger sie war, als desto vornehmer galt der Träger. Die Hosen, auch die Ärmel, wurden zusehends geschlitzter, farbig unterlegt. Dazu trug der Herr Schnabelschuhe und einen Zierdolch. Für Damen tauchte gegen Ende des 15. Jahrhunderts die kostbare Hermelinverbrämung auf, zumindest für die, deren Mann es sich leisten konnte, dazu breite Ärmel mit Goldborten. Die wahrscheinlich sehr unbequemen Schnabelschuhe kamen um 1500 wieder ab, und es kamen die vorn übermäßig breiten und wulstigen Kuhmäuler oder Bärenfüße auf, wie sie dann bis weit ins nächste Jahrhundert hinein auf den Abbildungen der Landsknechte zu sehen sind. In der Musikgeschichte wird erstmals auf einem speziellen Gebiet Deutschland führend, auf dem der Orgelmusik. Warum sich diese, diesmal weder aus Italien noch aus Frankreich importierte Blüte, gerade um die Mitte des 15. Jahrhunderts entfaltete, während die übrige Musikkultur noch weitgehend in der eher einfachen Form des frühen Mittelalters stecken und unbedeutend blieb, ist nicht ganz erklärbar. Wohl spielte die rasch sich gerade in Deutschland entwickelnde verbesserte Orgelbaukunst eine Rolle, sicher aber, wie so oft, das Auftreten eines einzelnen überragenden Genies. Konrad Paumann. Der etwa 1410 blind geborene und daher noch dazu in damaliger Zeit stark behinderte Nürnberger Bürgersohn wurde Organist in seiner Vaterstadt und erntete solchen Ruhm, dass ihn der Meistersinger Hans Rosenblüt als Meister der Meister pries. 1450 ging Paumann als Hoforganist nach München, wo ihm Herzog Albrecht III., das ist der mit der Bernauerin, ein anständiges Salär zahlte. Paumann hinterließ, er starb 1473 in München, einige Orgelkompositionen, vor allem jedoch seine Fundamenta, das heißt Orgelschulen, Lehrwerke, die sehr rasch weit verbreitet und für die Weiterentwicklung der Orgelkunst richtungsweisend wurden. Ein anderer, seltsamerweise auch blinder Organist, war der um gut eine Generation jüngere Arnold Schlick, etwa 1455 bis 1525 aus der Pfalz, dessen hauptsächliches Wirken schon in die Reformationszeit hinüberreichte. Das gleiche gilt von einem der bedeutendsten Meister dieser frühen Zeit einer selbstständigen deutschen Musikgeschichte, dem Österreicher Paulus Hofheimer, 1459 bis 1537, der 1490 in die Dienste der Hofkapelle in Innsbruck, des damals noch Königs Maximilian, trat und damit ein neues Zeitalter der Musik zu eröffnen half. Während in Italien bereits seit der Mitte des 15. Jahrhunderts die Renaissance, freilich in frühen Formen, die Architektur zu beherrschen begann, Filippo Brunelleschi, der Meister des Doms von Florenz, starb 1446, verzeichnet man in Deutschland die allerdings großartige letzte Blüte der Spätgotik. Die Dome und Münster von Straßburg, Prag, Regensburg und St. Stephan in Wien erhielten die Form, wie man sie heute vorfindet. Die immer kunst- und geistvolleren Säulen- und Fenstergliederungen wenden den Stil ins Späte und Verfeinerte, vielleicht Intellektuelle. Die St. Martinskirche zu Landshut gibt Zeugnis davon, ebenso die Liebfrauenkirche in Halle, der Dom von Erfurt, um nur einige zu nennen. Die Frauenkirche in München erlebte ihre Vollendung nicht in dieser Zeit. Statt der gotischen Turmspitzen bekam sie dann schon die welschen Hauben des Renaissance-Geschmacks. Der gesteigerte, gefestigte und selbstbewusste Bürgersinn dokumentierte sich in vielen Rathäusern und Patrizierhäusern, namentlich in Nürnberg, wovon vieles allerdings im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs unterging. Öffentliche Monumente und vor allem Brunnen in kunstvoller Ausführung schmückten die Städte, waren nicht nur Zier, sondern dienten auch dem nüchternen Zweck der öffentlichen Wasserversorgung. Je größer und schwerfälliger das Medium ist, desto längere Zeit braucht es, bis sich ein neuer Stil entfaltet. Einen Dom baut man nicht so schnell, wie man eine Statue meißelt oder gießt oder gar ein Bild malt. Daher finden sich im 15. Jahrhundert in Deutschland schon bedeutende Zeugnisse neuer Bildhauerkunst, die zweifellos von der italienischen Renaissance beeinflusst sind, wenn sie auch die Formen und Traditionen der Spätgotik noch bewahren. Zum Beispiel Jörg Sürlins Chorschranken im Ulmer Münster, 1474. Die Namen Adam Kraft, etwa 1440 bis 1507 in Nürnberg tätig, Tillmann Riemenschneider, 1460 bis 1531 in Würzburg und Peter Fischer, etwa 1460 bis 1529, dürften die herausragendsten Repräsentanten dieser großen Zeit des Übergangs sein. Adam Krafts Hauptwerk ist das Sakramentshäuschen der Lorenzkirche. Er erhielt dafür die horrende Summe von 770 Gulden, ein Zeichen der Wertschätzung seiner Kunst. Tillmann Riemenschneiders wohl zu Recht berühmtestes Werk, die überirdisch schöne Rosenkranz-Madonna in Volkach, entstand zwar nach 1500, gehört aber dennoch in diesen Zusammenhang. Riemenschneider gehörte zu den Künstlern, die bereits wegen der Reformation in Konflikt mit ihren Auftraggebern kamen. Obwohl er noch das Grabmal des angeblich so christkatholisch frommen Kaiserpaares Heinrichs II. Und Kunigunde für den Dom zu Bamberg geschaffen und 1513 vollendet hatte, wurde er als Bürgermeister von Würzburg abgesetzt und aus dem Rat gestoßen, weil er protestantisch geworden war. Peter Fischer der Ältere war der Sohn eines bereits in Nürnberg etablierten Erzgießers und der bedeutendste einer ganzen Bildhauer- und Erzgießerfamilie. Sein Hauptwerk ist das 1488 entworfene Sebaldusgrab im Ostchor der Kirche St. Sebald in Nürnberg, das bereits als einer der ersten Höhepunkte der nicht mehr von gotischen Traditionen beeinflussten deutschen Renaissance gilt. Die Arbeiten, die Fischer und seine drei Söhne, Peter Fischer der Jüngere, Hermann Fischer der Jüngere und Hans Fischer, unter anderem für Kaiser Maximilian und dessen Hofkirche in Innsbruck schufen, gehören schon ins nächste Jahrhundert. Sozusagen streng staatsrechtlich gesehen, zählt die bedeutendste Malerschule nördlich der Alpen, nämlich die flämische, zur deutschen Kunst. Soll man es so betrachten? Es sei dem, wie ihm wolle. Die Kunst der Brüder van Eyck, Royers van der Weyden, Dierick Boats und Hans Memlings bildeten den Grundstock und den Ausgangspunkt der gesamten deutschen Malerei der folgenden Jahrhunderte. Die Verfeinerung der Ölmalerei, die die Brüder van Eyck erzielten, setzte einen Standard, der zu hohen Leistungen anspornte, wenn auch erlaube ich mir das Urteil, die einmalige Subtilität der Malerei der Van Eycks bis heute nicht und durch die heutigen Avantgarde-Imitatoren schon gar nicht übertroffen ist. Hubert van Eyck starb 1426, Jan van Eyck 1440. Der erste bedeutende Maler, der in ihrem Einfluss stand, war Stefan Lochner, um 1400, 1410 bis 1451, dessen strikt naturnaher Stil schon ins Surrealistische spielt, ein Zug der ganzen deutschen Malerei der folgenden Zeit. So bei Martin Schongauer, als dessen Hauptwerk »Die Madonna im Rosenhag« in St. Martin in Colmar 1474 gilt. Er verfeinerte die Technik des Kupferstichs und vertrieb seine oft deftigen, hocherotischen Druckgrafiken bereits kommerziell. In Augsburg wirkte Hans Holbein der Ältere, 1465 bis 1524, und das Haupt der Nürnberger Malerschule war der tüchtige und auch geschäftstüchtige Michael Wohlgemuth, 1434 oder 37 bis 1519, von dem die Holzschnitte der erwähnten Schädelschen Weltchronik stammen und der Lehrer dessen war, der im nächsten Jahrhundert ein neues, ganz großes Kapitel der deutschen Kunst aufschlagen sollte, Albrecht Dürer. Bislang waren die männlichen Mitglieder der Familie Habsburg auf die Namen Rudolf, Albrecht, Friedrich, Ernst oder Leopold getauft worden. Nun hieß plötzlich einer Sigismund, allerdings nach dem gleichnamigen Kaiser, oder Maximilian, ein vorher nie gehörter Name. Bei den Sachsen-Lauenburgern tauchte statt der vordem üblichen zahllosen Eriche und Albrechte ein Magnus auf und gar ein Franziskus. Die brandenburgischen Hohenzollern verstiegen sich statt Friedrich und Johann zu einem Gumprecht, die Welfen statt der traditionellen Heinriche zu einem Philipp, die badischen Markgrafen zu einem Philibert und die Herzöge von Savoyen sogar zu einem ganz und gar heidnischen Janus. Oft zeigt sich in der Namenswahl der Eltern für ihre Kinder der Wandel einer Zeit, so also offenbar um die Mitte des 15. Jahrhunderts, als der Erbe Kaiser Friedrichs III. Geboren wurde, Erzherzog Maximilian, 1459 bis 1519, der letzte Ritter, der viel eher der erste Weltmann auf dem Kaiserthron war, wobei auf die Mehrdeutigkeit des Bestandteils Welt in diesem Wort ausdrücklich hinzuweisen ist. Maximilian war auch der erste deutsche König und Kaiser, der so etwas wie Weltpolitik betrieb, und zwar nicht im Sinne seiner staufischen und saalischen Vorgänger, von denen mancher einem so verwaschenen wie romantischen und vor allem unrealistischen Traum vom Imperium Romanum nachhing, sondern in durchaus modernem, realpolitischem Sinn, modern freilich aus damaliger Sicht, die aber immerhin die Sicht einer neuen Zeit war. Dass Maximilian, der ohne Zweifel ein intelligenter Mann war, sich dessen, nämlich dass eine neue Zeit herannahte, bewusst war, scheint mir gewiss. Diese Weltpolitik begann allerdings schon, Maximilians Vater vorzubereiten, der sich trotz seiner Engstirnigkeit und Trägheit in diesem Punkt als weitsichtig erwies. Um das aufzurollen, muss der Gang dieser historischen Erzählung nochmals etwas zurückgedreht werden, in die 70er Jahre des 15. Jahrhunderts, in jene Zeit, in der die Situation für das Haus Habsburg schlichtweg verheerend war. In Niederösterreich, sogar in Wien, residierte der ungarische König Matthias Corvinus. Die Türken drangen zeitweise bis in die Steiermark vor. Böhmen war so gut wie verloren, dort herrschten die Hussiten. Das Reichsgefüge drohte, soweit es überhaupt noch vorhanden war, auseinanderzubrechen, und der Kaiser saß, nicht viel besser gestellt denn als Flüchtling, in Linz. Dagegen war im Westen, zum Teil auf Kosten des durch den Hundertjährigen Krieg stark geschwächten Frankreich, ein im wahrsten Sinn des Wortes vielschichtiges Zwischenreich entstanden, das Herzogtum Burgund. Die Bezeichnung Zwischenreich verdient dieses Gebilde sowohl im geografischen als auch im ethnischen, staats- und völkerrechtlichen sowie, was sich zeigen sollte, im zeitlichen Sinn. Eine Nebenlinie des französischen Königshauses, dessen Gründer mit dem Herzogtum Burgund als einem französischen Lehen ausgestattet wurde, das sich allerdings bald stark verselbstständigte und sich im Hundertjährigen Krieg sogar zuweilen auf die Frankreich-feindliche Seite stellte, erbte nach und nach durch günstige Heirats- und Familienkonstellationen und auch durch gelegentlich kriegerischen Erwerb eine Fülle von nah beieinander liegenden Territorien, davon einige zum Teil theoretisch zum Reich gehörende, die Freigrafschaft Burgund, die Herzogtümer Brabant und Limburg, die Grafschaften Holland, Seeland und Hennegau und so weiter. Als Herr über diese Gebiete war der Herzog von Burgund, seit 1419 regierte Philipp, genannt der Gute, zwar de jure Lehensmann des deutschen Königs, angesichts der Schwäche des Reichs brauchte das den Herzog allerdings wenig zu kümmern. Alles in allem umfasste dieses burgundische Reich, das eine europäische Macht war, ein nahezu geschlossenes Gebiet von der Schweizer Grenze bis zur Nordsee. Vor allem aber umfasste dieses Gebiet die volkreichsten und finanzstärksten Städte Flanderns. Die bedeutendste Wirtschaftsmacht seit dem Hochmittelalter, die Drehscheibe des gesamten europäischen Handels, der führende Finanzmarkt des Abendlandes. Gegen die Kaufherren von Antwerpen, Brüssel, Gent und Brügge war der Kaiser, waren die reichsten Fürsten arme Schlucker. Dazu kam ein unerhörter kultureller Aufschwung. Es war kein Zufall, dass, wie erwähnt, die Kunst des Abendlandes von dort aus ihren Anfang nahm, dass die Brüder van Eyck dort wirken konnten. Literatur und Musik blühten. Der burgundische Hof blickte von einer Höhe der Kultur auf die übrigen Tölpel Europas herab, die von unten her nur staunen konnten. Johann Heusinger, der große niederländische Historiker, hat diese nicht anders als sensationelle Blüte der abendländischen Kultur in seinem Buch mit dem so poetischen wie zutreffenden Titel »Der Herbst des Mittelalters« beschrieben. Wenn es mit rechten Dingen zugegangen wäre, hätte das burgundische Reich der Kern eines neuen, in ungeahnte kulturelle Höhen hinwachsenden Abendlandes werden müssen, sowohl Deutschland wie Frankreich überwölbend und zum Absterben verurteilend. Aber es geht im Lauf der Geschichte selten mit rechten Dingen zu, und so zerstob dieses Reich durch den lächerlichen Umstand, dass Herzog Karl der Kühne, der Nachfolger jenes Philipps des Guten, keine Söhne hatte, nur eine Tochter. Karl der Kühne, der seit 1467 regierte, hatte zwar Pläne, sein Reich zu retten, aber gleichzeitig verspielte er die Chance durch unvorsichtige Expansionspolitik. Karl schwebte eine Königskrone vor. Die Vereinigung seiner ganzen völkerrechtlich gesehen buntscheckigen Territorien zu einem auch juristisch einheitlichen Reich, einem neuen Königreich Burgund innerhalb des Reichsverbandes, ähnlich wie die Situation des Königreichs Böhmen. Damit wäre das Herzogtum Burgund, also die ganze heutige Bourgogne, das Land bis weit hinein ins Herz Frankreichs, nicht nur wegen des Weines wichtig, aus dem französischen Königreich unter Obedienz des dortigen Königs ausgeschieden. Ob das der französische König hingenommen hätte, ist fraglich. Doch es kam nicht dazu. Zwar traf Kaiser Friedrich III., der um die Zeit verzweifelt jeden Strohhalm ergriff, der Rettung versprach, 1473 den Herzog Karl in Trier, und Friedrich wäre, so ist zu vermuten, nicht abgeneigt gewesen, dem Herzog diese Königswürde zuzugestehen, bei der Gegenleistung der Verheiratung von Karls einziger Tochter, der Prinzessin Maria von Burgund, mit des Kaisers einzigem Sohn Maximilian. Maximilian war damals 14, Maria 16 Jahre alt. Keiner der beiden wurde gefragt. Da kam der Kölner Bistumsstreit dazwischen, in den sich Herzog Karl völlig unnötigerweise einmischte. Er belagerte 1474 Neuss am Rhein. Seltsamerweise ging ein Aufschrei durch das Reich. Für einen Moment ruhten fast alle Eifersüchteleien und kleinlichen Streitigkeiten unter den Fürsten und Städten. Das erste Mal, auch darin zeigt sich eine neue Zeit, wenngleich man sich fragen muss, ob gerade dies wünschenswert war, wurden nationale Töne hörbar. Kaiser Friedrich rief zur Verteidigung der deutschen Nationalität gegen den Angriff aus dem Westen auf. Tatsächlich kam, ein Wunder, ein Reichsheer zustande, das so beeindruckend war oder zumindest wirkte, dass Herzog Karl der Kühne ganz unkühn klein beigab und sich aus dem Rheinland zurückzog. Außerdem gab er seine Erbtochter dem Erzherzog Maximilian nun auch ohne Gegenleistung einer Königskrone. Der Abstieg Karls und somit des kurzlebigen burgundischen Reiches begann mit einem Aufstand im Elsass. Der stets in Geldverlegenheiten schwebende, verschwenderische und langsam in Blödsinn versinkende Erzherzog Sigismund, der Münzreiche, der in Tirol und den österreichischen Vorlanden mehr wurstelte als regierte, hatte gegen ein größeres Darlehen dem Herzog von Burgund die gesamten habsburgischen Besitzungen im Elsass und im Breisgau verpfändet. Herzog Karl gedachte nicht, diese Ländereien je zurückzugeben. Schon auch, weil bei der sigismundischen Finanzlage mit einer Rückzahlung des Darlehens nicht zu rechnen war. Karl verleibte die Länder seinem Imperium ein und ließ sie von einem Landvogt namens Peter von Hagenbach verwalten, der sich wie ein Tyrann, wie sein Berufsgenosse Gessler in der Tell-Sage aufführte. Dazu kam, dass durch die in letzter Zeit zudem gescheiterten militärischen Unternehmungen Karls der Steuerdruck verdoppelt, bald verdreifacht wurde, was im Übrigen nicht nur das Elsass und den Breisgau betraf, sondern die ganzen burgundischen Lande und was verständlicherweise vor allem bei den Handelsherren Unmut hervorrief. Die Städte und Landschaften des Elsass und des Breisgaues schlossen einen Bund nach Muster der Eidgenossen, die Niedere Vereinigung. Nieder im Sinne von geografischer Lage in der oberrheinischen Ebene, im Gegensatz zur Eidgenossenschaft in der Schweiz im Gebirge oben. Und gemeinsam mit den Schweizern bot man dem Herzog Karl die Stirn. Das erste Opfer war genau jener Landvogt von Hagenbach, der von einem Sondergericht als Tyrann und Durchächter zum Tod verurteilt und 1474 in Breisach geköpft wurde. Der Krieg gegen den Herzog von Burgund dauerte 3 Jahre. Karl verfiel wohl in etwas wie eine mit Größenwahn gepaarte Azar-Stimmung, nicht selten bei Gewaltherrschern, wenn sie mit dem Rücken an die Wand gedrückt werden. Er schlug wild um sich und verlor Schlacht um Schlacht. Am 2. März 1476 bei Grandson am Neuenburger See, wo die entschlossenen Eidgenossen die burgundischen Söldner durch Sonne und Mond jagten und sagenhafte Beute machten. Am 22. Juni desselben Jahres bei Murten in der Nähe von Bern, wo die Eidgenossen dem Rachefeldzug Karls ein Ende setzten und angeblich 10.000 burgundische Ritter erschlugen, und endlich am 5. Januar 1477 bei Nancy. Karl der Kühne hatte schon in den Jahren zuvor versucht, den staatsrechtlich gesehen deutschen Herzog von Lothringen aus seinen Ländern zu vertreiben. Es gelang, aber nur kurzfristig. Der Herzog Renatus, René II. Von Lothringen, setzte alles daran, sein Land zurückzugewinnen, verbündete sich mit der Niederen Vereinigung und den Eidgenossen und vertrieb tatsächlich den durch die Niederlagen von Grandson und Murten geschwächten, dazu immer starrer und eigensinniger werdenden Karl den Kühnen aus Lothringen. Nur Nancy, ehemals deutsch Nanzig genannt, die Hauptstadt Lothringens, blieb burgundisch. Und auch die zu erobern zog nun Herzog René mit einem starken Koalitionsheer, in dem etwa 6.000 Schweizer mitzogen, vor diese Stadt. Karl der Kühne eilte herbei, sein Heer in eigener Person führend. Es kam am 5. Januar zur Schlacht, obwohl man eigentlich damals im Winter jede militärische Unternehmung scheute. Es schneite. Unter dem Schutz des niederfallenden Schnees fielen die offenbar frostgewöhnten und wintergewandten Eidgenossen den ohne dies erschöpften Burgundern in den Rücken. Im burgundischen Heer brach Chaos aus. Man läuft und fällt nach allen Seiten, wie es in Wilhelm Buschs »Die Folgen der Kraft« heißt. Die Burgunder wurden aufgerieben, der Herzog erschlagen. Damit endete der glänzende burgundische Herbst des Mittelalters. Damit begann das, was etwas übertrieben die habsburgische Weltherrschaft genannt wird. Zumindest jedoch die glorreiche Fortsetzung der Ländersammlung, die die Familie Habsburg schon seit einiger Zeit vorbereitet hatte. In späteren Jahren ließ Kaiser Maximilian von seinen Geheimschreibern und Hofpoeten Melchior Pfinzing bzw. Max Treitsauerwein 2 Epen schreiben, hatte bei der Abfassung jedoch wohl selbst erheblichen Anteil. Den Teuer Dank, der Kuriosität halber sei der ganze krause Titel des Werkes genannt, die Gäuerlichkeiten und einsteils der Geschichten des loblichen, streitbaren und hochberühmten Helds und Ritters Herr Teuerdanks, und den Weißkunig, die allegorisch hoffnungslos überfrachteten, heute kaum noch lesbaren Epen, auf kaiserlichen Befehl sorgfältig gedruckt, der Weißkunig dazu mit über 200 Holzschnitten Hans Burgmeiers versehen, schildern unter anderem in romantisch-ritterlich verklärter Sicht die Brautfahrt Maximilians zur schönsten Prinzessin des Abendlandes, eben zu Maria von Burgund. Sie scheint, wenn die Bilder und Berichte nicht lügen, tatsächlich eine ausnehmend schöne Frau gewesen zu sein, dabei auch noch hochkultiviert und warmherzig. Vor allem aber die reichste und wichtigste Erbin auf dem fürstlichen Hochzeitsmarkt der Zeit. Obwohl es sich um eine rein politische Heirat gehandelt hat und niemand auf die Idee gekommen wäre, die jungen Leute, eher noch Kinder, zu fragen, war die Ehe offenbar glücklich. Maximilian jedenfalls hat, so scheint es, die schöne Maria wirklich geliebt. Er heiratete sie aufgrund des vorher zwischen Kaiser Friedrich III. Und Herzog Karl dem Kühnen ausgehandelten Verlöbnisses am 18. August 1477, gut ein halbes Jahr nach dem Tod des Herzogs. Maximilian, damals noch nur Erzherzog, war knapp 19, Maria fast 21 Jahre alt. Mit der Heirat erwarb Maximilian de facto alle burgundischen Besitzungen. Das heißt, eigentlich hatte sie Maria geerbt. Aber Maximilian führte für sie die Regentschaft, die ihm allerdings vom französischen König Ludwig XI. Streitig gemacht wurde. So wie der König das Erbe Marias bestritt, soweit die Länder der burgundischen Hinterlassenschaft französische Lehen waren. Also im Wesentlichen das Herzogtum Burgund und die Grafschaft Artois, heute in etwa das westliche Belgien und nordwestliche Frankreich. Es kam sofort zum Krieg, der insgesamt mit Unterbrechungen 15 Jahre dauern sollte. Bei Guingat im Artois kam es am 7. August 1479 zu einer Schlacht, in der durch überlegene militärische Geschicklichkeit, die wohl auf seiner Intelligenz beruhte, und seine von den Zeitgenossen bestaunte persönliche Tapferkeit Erzherzog Maximilian die erheblich überlegene Heeresmacht des französischen Königs schlug, der daraufhin, wenngleich murrend und weiterhin drohend, das Erbe herausrückte. Maximilian verlegte danach seine ganze Kraft in die Regierung des reichen Burgund. Um das Reich, dessen mutmaßlicher Erbe er ja war, scheint er sich nicht gekümmert zu haben. Dort verwaltete der alte Kaiser Friedrich III. Weiterhin das Chaos. Ein Jagdunfall kostete die schöne Maria von Burgund das Leben. Sie starb 1482 im Alter von 25 Jahren. Drei Kinder hatte sie ihrem Mann geboren. Philipp, wieder ein in der Familie Habsburg bis dahin unerhörter Name, es war der von Marias Großvater, Margarete, 1478 oder 80 geboren, und Erzherzog Franz, der 1481 geboren wurde und im gleichen Jahr starb. Nun, nach dem Tod der eigentlichen Erbin, drohte der König von Frankreich neuerlich, diesmal auch auf ordentliche Rechtstitel gestützt. Es kam jedoch nicht zum Krieg, beiden Seiten fehlte das Geld. Zu Arras wurde ein Friede geschlossen, der freilich nicht lange hielt. Das Herzogtum und die Freigrafschaft Burgund, das heißt, das Land um Besançon, das deutsch Bisatz hieß, wurden an Frankreich abgetreten. Nach französischem, rechtlich korrektem Verständnis muss man sagen, zurückgegeben. Und zwar als Mitgift der kleinen, gerade einmal 2 Jahre alten Erzherzogin Margarete, die mit dem französischen Erbprinzen Karl verlobt wurde. Die Heirat kam übrigens dann nie zustande. Über den dem Namen nach burgundischen Herzog Philipp, 4 Jahre alt, übernahmen die niederländischen Städte die Vormundschaft, die auch den Frieden ausgehandelt hatten. Sie wollten verständlicherweise keinen Krieg mehr. Die dynastischen Interessen Habsburg waren ihnen gleichgültig. Maximilian, der ziemlich hemmungslos die Geldquellen Burgunds auspresste, er erwirtschaftete 1 Million Goldgulden jährlich, sein Vater in Österreich nur 100.000, geriet in scharfen Gegensatz zu den Bürgern seines eigenen Landes. Das ging so weit, dass die Stadt Brügge den nun nicht mehr nur Erzherzog, sondern 1486 zum deutschen König gewählten Maximilian in ihre Mauern lockte und gefangen nahm. Er brummte von Februar bis Mai 1488. Diese Ungeheuerlichkeit riss sogar den alten Kaiser aus seiner Lethargie. Er sammelte so etwas wie ein Reichsheer, das immerhin so beeindruckend gewesen sein musste, dass die Brügger Maximilian laufen ließen. Doch der hatte in den Niederlanden ausgespielt, kehrte 1490 nach Österreich zurück und bevorzugte Innsbruck als Aufenthaltsort, nachdem der endgültig übergeschnappte Erzherzog Sigismund zur Abdankung gezwungen worden war. Zuletzt hatte dieser auf dem letzten Loch pfeifende Narr sogar ganz Tirol an die bayerischen Herzöge Albrecht IV. Und Georg verkauft, wozu er rechtlich gar nicht befugt war, und für nur 50.000 Gulden. Ganz Tirol, mit allen Bergen und Tälern, Städten, Dörfern und Burgen, war in den Augen Sigismunds also nur knapp 7-mal so viel wert, als das allerdings sehr schöne Sakramentshäuschen Adam Krafts in der Lorenzkirche in Nürnberg, für das der Künstler ja 770 Gulden bekam. Der Verkauf kam selbstverständlich nicht zustande. Der Kaiser verhinderte es. Maximilian machte Innsbruck zu einer Residenz von europäischem Rang. Die Hofmusik unter Heinrich Isaak, dem Komponisten des Liedes »Innsbruck, ich muß dich lassen«, hatte Weltruf. Maler und Bildhauer statteten die neue Hofburg und die Kirchen aus. Peter Fischers des Älteren Arbeiten für das erst später vollendete und allerdings nie als solches benutzte Prachtgrab für Maximilian wurden schon erwähnt. Das alles kostete Geld. Dazu die ständigen Kriegszüge. Maximilian legte sozusagen den Grundstock zur habsburgischen Permanentfinanznot, die bis ins 19. Jahrhundert fortdauerte. Wieder und wieder klopfte er vor allem bei den reichen Fuggern und Welsern in Augsburg an und nahm Darlehen. Ländereien, Schürfrechte, Handelsprivilegien gab er als Pfänder. Am wenigsten kosteten noch die Titel, die Maximilian verlieh. Mit der Rückzahlung der Darlehen war er stets in Verzug. Wahrscheinlich stünde er heute noch in den Schuldbüchern der Fugger, wenn es sie noch gäbe, die Schuldbücher. Nicht die Fugger, die gibt es noch. Maximilian erhob sie in den Adels, sein Nachfolger in den Grafen und sogar Fürstenstand. Am Ende seines Lebens stand Maximilian allein bei den Wirten von Innsbruck mit 24.000 Gulden in der Kreide. Fast die Hälfte der Summe, für die sein Vetter Sigismund das ganze Land zu verkaufen versucht hatte. Die Wirte lehnten weitere Verköstigung und Unterbringung des kaiserlichen Trosses ab. Maximilian, der sowohl melancholisch als auch gelegentlich cholerisch war, bekam einen Tobsuchtsanfall. Es half nichts. Die Wirte blieben hart. Erst Bargeld, dann neuer Kredit. Maximilian wendete der Stadt den Rücken. Innsbruck, ich muß dich lassen. Auf der folgenden, nicht anders als Elendszug zu nennenden Reise ins östliche Österreich führte Maximilian schon seinen Sarg mit sich. Er sah sein geliebtes Innsbruck nie wieder. Ich bin mit der Erzählung vorausgeeilt, zurück also zu den Jahren um 1490. In diesem Jahr starb König Matthias Corvinus von Ungarn, der weite Teile Österreichs samt der Hauptstadt Wien besetzt gehalten hatte. Sein Reich zerfiel sofort, und Maximilian konnte die verlorenen österreichischen Gebiete ohne größere Mühe zurückerobern, stieß sogar nach Ungarn vor, dessen Krone er beanspruchen zu dürfen glaubte. Doch die ungarischen Magnaten wollten ihn nicht und wählten den Jagiellonen Władysław, ungarisch Laszlo, zum König. Zum Krieg fehlte Maximilian das Geld, aber immerhin gelang es ihm, König Laszlo 1491 zum Frieden von Pressburg zu bewegen, in dem rein auf dem Papier Maximilian der Titel eines Königs von Ungarn zugestanden, der Familie Habsburg aber, was wichtiger werden sollte, das Erbrecht für den Fall des Aussterbens der ungarischen Jagiellonen eingeräumt wurde. Als dann der alte Kaiser am 19. August 1493 starb, war Maximilian auch de jure das, was er faktisch schon fast 10 Jahre gewesen war, der Regent über eine große, einigermaßen zusammenhängende, wenn auch äußerst heterogene Ländermasse, so groß, wie sie Habsburg bislang nicht besessen hatte. Und er war nun der alleinige deutsche König. Kurz zuvor, im März 1493, hatte Maximilian noch einen vorerst einmal dauerhaften Frieden mit Frankreich geschlossen, den Frieden von Senlis. Dieser Frieden wahrte den gegenseitigen Besitzstand in den Niederlanden und bereinigte auch eine familiäre Angelegenheit. Nach dem Tod der Maria von Burgund richtete König Maximilian sein Augenmerk auf eine hochinteressante Erbin, Prinzessin Anna, die einzige Tochter des vor kurzem verstorbenen letzten Herzogs der Bretagne. Dieses Herzogtum, eins der größten Kronlehen Frankreichs, seit 100 Jahren prosperierend und von relativ friedliebenden Herzögen aus der kapetingischen Nebenlinie Montfort regiert, hatte sich, obgleich theoretisch im französischen Staatsverband, schon wegen seiner andersstämmigen, nämlich eben bretonischen Bevölkerung eine gewisse Sonderstellung verschafft und war halbwegs unabhängig. Als König Karl VIII. Von Frankreich von dieser Werbung erfuhr, leuchteten natürlich alle roten Warnlampen bei ihm auf. Eine Eingliederung der Bretagne in den habsburgischen Staatenverbund hätte eine tödliche Umklammerung Frankreichs bedeutet. König Karl schickte also herzlos seine 11 Jahre alte Braut Margarete, Maximilians Tochter, nach Hause. Margarete war als 3-jähriges Kind mit dem damaligen Dauphin Karl verlobt und in der Folge am französischen Hof erzogen worden. Hat das Kind überhaupt gewusst, was elterliche Liebe ist? Dass sie in dem schönen Schloss Amboise lebte, dürfte kein Ersatz für die Nestwärme gewesen sein. Mit 11 Jahren wurde sie, wie gesagt, abgeschoben, nach Brüssel, zu der ihr unbekannten Stiefgroßmutter, der Herzogin Margarete, Witwe ihres Großvaters Karls des Kühnen, einer Engländerin aus dem Hause York. Was wohl in der Seele dieses Kindes vorging? Sie wird uns noch begegnen im Verlauf der Geschichte, als große und kluge Frau und geschickte Diplomatin und vernünftige Regentin der Niederlande. Zurück zu Anna von Bretagne. König Karl VIII. Heiratete sie schnell selbst und brachte so das Herzogtum Bretagne für immer an die französische Krone. Die bretonische Selbstständigkeit vermissen die Bretonen bis heute. Maximilian hatte das Nachsehen, aber immerhin versicherte ihm König Karl, dass er das burgundische Erbe Habsburg mit Ausnahme des französischen Herzogtums Burgund, diese Frage war gegessen, nicht mehr bestreite. Dabei blieb es auch, und in den Niederlanden herrschte zur Freude der Pfeffersäcke Ruhe. Man darf nicht ungerecht sein, die Freude der Pfeffersäcke kam auch der geschundenen, dezimierten Bevölkerung zugute, die sich langsam wieder zu erholen begann. Maximilian heiratete nun die mailändische Prinzessin Bianca Maria Sforza, keine Erbin. Kinder gingen aus dieser Ehe nicht hervor. Dafür brachte es Maximilian auf dokumentierte 14 Bastarde. Wie viele Bastarde darüber hinaus nicht dokumentiert sind, sei dahingestellt. Es war in den vergangenen Abschnitten hauptsächlich von den Geschichten Habsburgs die Rede. Die deutsche Geschichte erschöpft sich aber natürlich nicht damit. Im Norden Deutschlands hatten sich 2 relativ geschlossene Territorien gebildet, beide freilich nicht von der Größe der habsburgischen Ländersammlung. Brandenburg und Sachsen, beides Kurfürstentümer. Unter der Regierung der ersten beiden Kurfürsten aus dem Haus Wettin, Friedrich I., der Streitbare, und Friedrich II., der Sanftmütige, hatte das Haus eine große Anzahl von territorialen Abrundungen erzielt, das Pleißnerland, das Vogtland, die Mark Meißen und endlich, der größte Brocken, die ganze Landgrafschaft Thüringen fielen an Sachsen. Eine glückliche und kluge, weil liberale Politik gegenüber den Hussiten sowie gegenüber König Georg Podiebrad von Böhmen und König Matthias Corvinus von Ungarn verschaffte Sachsen Grenzgewinne und vor allem Ruhe. Dabei verstand es Kurfürst Friedrich II. Sogar auch mit seinem Schwager, dem Kaiser Friedrich, auf gutem Fuß zu stehen. Der Kurfürst hatte 1431 die Schwester des damals erst Königs geheiratet. Wichtiger als der Landgewinn erwies sich indes eine Entwicklung, die fast wie ein Hauch von Demokratisierung wirkt. Ab dem Beginn des 15. Jahrhunderts schon begannen die Städte, das heißt nicht nur der Adel und die Prälaten, sondern auch die Bürger, ein Mitspracherecht bei der Regierung des Landes anzustreben. Das gipfelte in einem Landtag zu Leipzig 1438, auf dem diese Ständevertretung institutionalisiert wurde. Der Kurfürst war klug genug zu erkennen, dass diese Einschränkung seiner Macht den Wohlstand des Landes förderte und andererseits auch für ihn durch erhöhtes Steueraufkommen einen Vorteil bedeutete. Besonnene Verwaltungsreformen und Vereinheitlichungen, die mit den Namen der zum Teil aus bürgerlichen Verhältnissen stammenden Kanzler und Hofbeamten Haugwitz, Mergenthal und anderen verbunden waren, förderten den Wohlstand weiter. Die Städte Sachsens, voran Leipzig, wurden bedeutende Handels- und Finanzplätze und näherten sich der Bedeutung und Wirtschaftskraft der niederländischen Großstädte. Das hatte naturgemäß Auswirkungen auf die Kultur des Landes. Seit 1481 war Leipzig die führende Buchdruckerstadt Deutschlands und blieb es bis ins 20. Jahrhundert. Dass sich ein Luther dort entfalten konnte, ist kein Zufall. Große Bedeutung hatte der Bergbau im Erzgebirge, der schon wegen des dort geschürften Silbers vom Kurfürsten stark gefördert wurde. Der Bergbau wiederum brachte Fortschritte in Technik und Ingenieurswesen mit sich, was sich auf die ganze Infrastruktur des Landes auswirkte. Sachsen wäre ein ernsthafter Konkurrent Habsburgs um die Vorrangstellung im Reich geworden, wenn nicht Kurfürst Ernst, der Sohn und Nachfolger Friedrichs II., den verderblichen Schritt der Teilung des Landes getan hätte. Er übertrug die meißnischen Lande an der Elbe mit Dresden seinem jüngeren Bruder Albrecht, behielt selbst aber das thüringische Erbe, den westlichen Teil des eigentlichen sächsischen Gebietes mit Leipzig und, mit der Kurwürde entsprechend den Bestimmungen der Goldenen Bulle, den ebenfalls erbweise heimgefallenen nördlichen Landesteil Sachsen-Lauenburg. Diese Leipziger Teilung 1485 schwächte zwar die Wirtschaftskraft nicht, wohl aber die politische Bedeutung. Die Brüder Ernst und Albrecht sind einer eigenen Betrachtung im Lauf dieser Erzählung würdig, schon weil sie zunächst einmal unfreiwillig der Gegenstand eines kuriosen und vielberedeten Vorgangs wurden, des sächsischen Prinzenraubes. Ein sächsischer Ritter namens Kunz von Kaufungen fühlte sich, die komplizierten Gründe hier darzustellen würde zu weit führen, vom Kurfürsten Friedrich II. Ungerecht behandelt. Nachdem er vergeblich seine behaupteten Ansprüche vor dem Hofgericht durchzusetzen versucht hatte, entführte er die Söhne des Kurfürsten, die Prinzen Ernst und Albrecht, 14 und 12 Jahre alt, und versuchte mit ihnen nach Böhmen zu entkommen, um von dort aus den Kurfürsten zu erpressen. Kurz vor der Grenze gelang dem jüngeren Albrecht jedoch die Flucht. Vielleicht rührt daher sein Beiname der Beherzte, unter dem er in die Geschichte einging, und mit Hilfe eines Köhlers, in dessen Schutz sich der Bub flüchtete, wurden Kunz von Kaufungen und seine Konsorten gefangen genommen und Prinz Ernst befreit. Der Köhler, er soll Trill oder Triller geheißen haben, wurde reich belohnt. Kunz von Kaufungen wurde geköpft. Ernst und Albrecht regierten nach dem Tod ihres Vaters 1464 in seltener Eintracht das Land gemeinsam. 1475 allerdings trat Albrecht als Reichsbannermeister an die Seite Erzherzog Maximilians im Krieg gegen Burgund, zeichnete sich hier aus und wurde überhaupt ein treuer Freund Habsburgs, obwohl er mit der böhmischen Prinzessin Sedena Sidonie, Tochter von Habsburgs Erzfeind Podiebrad, verheiratet war. Die politische Freundschaft bewährte sich auch und vor allem in den Niederlanden, wo Albrecht entscheidenden Anteil an der Befreiung Maximilians aus der Gefangenschaft in Brügge hatte, dann einige Jahre als Statthalter der Niederlande wirkte, ebenso danach bei den stets aufmüpfigen Friesen. Ohne Albrechts finanzielle und militärische Hilfe wäre Maximilian auch die Rückeroberung des von Corvinus besetzten Teils seiner Erblande nicht geglückt. Nach der Teilung von 1485 verwaltete Albrecht sein Land vorbildlich und klug, und in einer väterlichen Ordnung von 1499 verfügte er in weiser Voraussicht, dass wenigstens sein Anteil der wettinischen Lande nicht weiter geteilt werden dürfe, dass die Nachfolge streng nach der Primogenitur zu regeln sei. Ähnliches versäumte der sonst ebenfalls vorbildliche Regent Herzog Ernst, so dass nach dessen Tod und weiterhin die ernestinischen Lande fortwährend geteilt wurden und bis ins 19. Jahrhundert eine Fülle von sächsisch-thüringischen Kleinstaaten end- und bestand, einer davon Goethes Weimar. Die politische Freundschaft der albertinischen Linie des Hauses Wettin mit den Habsburgern währte die folgenden Generationen hindurch sonderbarerweise fort, und das habsburgische Kaiserhaus hatte oft eine treue Stütze in den albertinischen Wettinern, und dies trotz des konfessionellen Gegensatzes, der nun nicht mehr lange auf sich warten ließ. Kurbrandenburg kam, wie bereits ausgeführt, an das ursprünglich schwäbische, dann in Franken mächtige Geschlecht der Hohenzollern. 1417 kaufte Friedrich I. um 400.000 Gulden von Kaiser Sigismund die Kurfürstenwürde, und zwar als erblich. Die Mark Brandenburg war durch luxemburgische Misswirtschaft und namentlich durch die selbstherrlich gewordenen Krautjunker, allen voran die Quitzows, ein Chaos. Und nur ein nahezu prophetischer Blick in die Zukunft konnte die enorme Kaufsumme als nicht überhöht wahrnehmen. Doch die Hohenzollern waren, jedenfalls die damaligen, vernünftige Leute und regierten langsam und klug. Dem Nachfolger Friedrichs I., dem Kurfürsten Friedrich II., gelang es, die Krautjunker am Kopf zu nehmen. Auch die aufmüpfige Stadt Berlin, neben der er seine Zwingburg Köln, heute der betreffende Stadtteil, errichtete. Berlin hatte keinen Schaden davon. Es stieg stetig in seiner Bedeutung, wenngleich die Zeit, in der es deutsche Hauptstadt werden sollte, noch fern war. Friedrich II. Gelang es auch durch Auslösung von durch die vorgängerischen Luxemburger verpfändeten Herrschaften und Territorien, die Mark Brandenburg abzurunden, die Grenzen zu sichern. Friedrichs ältester Bruder und Nachfolger hieß Albrecht. Und es war der Albrecht, dem der stets antik denkende Aeneas Silvius Piccolomini den Beinamen Achilles verpasst hatte. 1440 übernahm Achilles die Regentschaft der fränkischen Ländereien. 1470 folgte er seinem Bruder in der Kurwürde und als Regent nun aller hohenzollernschen Länder, mit Ausnahme der kleinen, ganz unbedeutenden Territorien in Schwaben, das Ländchen um Sigmaringen und Hechingen, das unabhängig von den brandenburgischen und dann preußischen Hohenzollern bis ins 19. Jahrhundert selbstständig blieb. Er wirtschaftete sparsam und hinterließ bei seinem Tod 1486 sein Land schuldenfrei seinen Erben. Und deren Erbfolge hatte er durch die Dispositio Achillae von 1473 vernünftig im Sinne der Primogenitur in Brandenburg geregelt. Nur die fränkischen Fürstentümer Ansbach und Kulmbach-Bayreuth sollten Nebenlinien zukommen. Albrecht Achilles Sohn und Erbe, Kurfürst Johann, dem erst spätere Geschichtsschreibung den nicht ganz verständlichen Beinamen Cicero gab, regierte von 1486 bis 1499 und setzte im Wesentlichen die sparsame Politik seines Vaters fort. Inzwischen waren die erwähnten märkischen Junker so weit gezügelt, dass sie dem Kurfürsten sogar als Stütze der Regierung dienten, was notwendig war, denn der Fürst geriet im Gegensatz zu den Städten. Es ging ums Bier. Bier kannten schon die Römer, mit Abscheu, man betrachtete es als Gesöff der Barbaren. In der Tat brauten und tranken es die Germanen und die Kelten, und offenbar nicht zu wenig, wenn man der Nachricht von Dionysius von Halikarnassos glauben darf. Im Mittelalter braute man Bier hauptsächlich auf der Grundlage von Gerste, aber auch Weizenbier war schon bekannt. Die Verwendung von Hefe war schon, wie aus Nachrichten in den Werken Hildegards von Bingen hervorgeht, im 12. Jahrhundert üblich. Insgesamt war das Bier, mit Ausnahme des Doppelbiers, nicht sehr stark, wie man aus den Auswertungen der Bierakziseakten schließen kann, und um diese Bierakzise, eine direkte Konsumsteuer aufs Bier, stritt Johann Cicero mit den brandenburgischen Städten und konnte sich dieser Einnahmequelle unter den Nagel reißen. Doch nicht nur deswegen hinterließ Kurfürst Johann Cicero, als er 1499 starb, seinem Sohn Joachim das Land in geordnetem und finanziell gesichertem Zustand. In den wittelsbachischen Fürstentümern, also in Bayern und in der Pfalz, zeigten sich einander entgegengesetzte Tendenzen. Während die Pfälzer Wittelsbacher schon nach dem Tod Ruprechts III. Klemm, des unglücklichen deutschen Königs, von 1400 bis 1410 ihr Land zu teilen angefangen hatten, Pfalz-Neumark, Pfalz-Simmern, Pfalz-Zweibrücken, Pfalz-Mosbach, und in der Folge immer und immer wieder teilten und so, ähnlich den sächsisch-ernestinischen Linien, eine Unzahl unbedeutender Duodez-Fürstentümer erzeugten, nur die Kurpfalz mit der Kurwürde blieb ein relativ geschlossenes Gebiet, zeichnete sich in Bayern eine allmähliche Einigung des Landes nach den Teilungen ab. Herzog Albrecht III., trotz der Affäre Bernauerin, der Fromme genannt, vereinigte nach dem Aussterben der Linie Ingolstadt fast das ganze Altbayern. und da der reiche Vetter in Landshut, der mit der polnischen Prinzessin Hedwig so glanzvolle Hochzeit gefeiert habende Herzog Georg, keine Söhne hatte, stand auch dieses Erbe ins Haus. Das sollte dann allerdings nicht ohne ernstliche Schwierigkeiten vor sich gehen, davon muss noch die Rede sein. Die Teilung der Regierung nach Albrechts des Dritten Tod 1460 blieb ohne Folgen. Der mit der Kaisertochter Kunigunde, der Schwester König Maximilians, verheiratete Herzog Albrecht IV. Blieb unangefochten Senior des Hauses nach dem kinderlosen Tod seiner Brüder. Auch sein jüngerer Bruder und Mitregent Christoph änderte daran nichts. Dessen historischer Nachruhm beschränkt sich auf einen großen, schweren Steinbrocken, der in der Residenz zu München durch Eisenbügel gesichert aufbewahrt wird. Den Stein hat Herzog Christoph im Jahr sowieso viele Fuß weit geworfen. Einige Auseinandersetzungen Herzog Ludwigs des IX. Zu Landshut mit Albrecht Achilles von Brandenburg um die Zuständigkeit des kaiserlichen Landgerichts Nürnberg, Reibereien Albrechts des IV. Um die Grafschaft Abensberg, der von Habsburg im letzten Moment vereitelte Versuch der Bayernherzöge, vom bankrotten Erzherzog Sigismund Tirol zu kaufen, und selbst der drohende Zusammenschluss der westlichen Nachbarn im Schwäbischen Bund, der vom Kaiser begünstigt wurde, um Ausdehnungen Bayerns nach Westen zu verhindern, blieben Episoden von eher nicht weltpolitischer, nur lokaler Bedeutung. Günstig allerdings war und ist bis heute, dass 1487 die hoffnungslos verschuldete Reichsstadt Regensburg ihre Rechtsstellung aufgab und sich der herzoglichen Landeshoheit unterstellte. Im Südosten des Reiches hatte sich seit Mitte des 14. Jahrhunderts die Grafschaft Württemberg, so seit 1361 firmierend, im alten Herzogtum Schwaben breit gemacht. Der Name Württemberg verdrängte allmählich das in Vergessenheit geratene alte Stammesherzogtum, namentlich seit die Grafschaft 1495 zum Herzogtum erhoben wurde. Graf Eberhard V. hatte, bedeutend für das Land, 1477 die Universität Tübingen gestiftet. In Hausverträgen wurde Ende des 15. Jahrhunderts die Unteilbarkeit des Territoriums gesichert, was nicht unwesentlich zum Aufstieg des Landes zur beherrschenden Macht in jenem Teil des Reiches beitrug. Einziger Konkurrent dort waren die Markgrafen von Baden. Nach verschiedenen Teilungen gelang es dem Markgrafen Bernhard I. am Anfang des 15. Jahrhunderts, alle zähringisch-badischen Besitzungen zu vereinen und durch eine vernünftige Verwaltungsreform einen geschlossenen Territorialstaat zu bilden, der sich freilich mit den benachbarten Württembergern um die Grenzen der jeweiligen Gebiete streiten musste, bis sich jene Grenzen herausbildeten, die bis ins 20. Jahrhundert Bestand hatten. Der Exkurs des vorigen Kapitels, der die Entwicklung in den wichtigsten Territorien des Reiches neben den habsburgischen Landen in ganz groben Zügen darstellt, und die Tatsache, dass dies notwendig ist, um das Zeitgeschehen in Deutschland verständlich zu machen, zeigt, dass es eine eigentliche, einheitliche deutsche Geschichte spätestens vom 15. Jahrhundert an nicht mehr gibt. Obwohl das Reich de jure noch, ja bis wann, diese akademische Frage wird zu diskutieren sein, wenn es mir gelingen sollte, diese historische Erzählung bis dorthin fortzuführen, jedenfalls bis ins 19. Jahrhundert Bestand hatte, glitt es auseinander. Die einzelnen Territorien, soweit sie groß genug waren, um politische Kraft zu entfalten, gingen ihre eigenen Wege. Selbst äußere Feinde, wie etwa die Türken, vermochten es nicht oder nur selten, die Fürsten zu gemeinsamem Handeln zu bewegen. Und selbst da sollten selbstsüchtige Eifersüchteleien sofort wieder zutage treten, sobald die unmittelbare Gefahr vorüber war. Das Land, das eigene Land, unter rein kommerziellen Gesichtspunkten zu behandeln, das heißt, es allein als Einnahmequelle für den Fürsten zu betrachten, war üblich. Die zynische Arbeitsanleitung, die Niccolò Machiavelli eben um die Zeit schrieb, von der hier geredet wird, Il Principe, entsprang genau dieser Ansicht. Wie zieht der Fürst aus dem ihm zur Verfügung stehenden Staat den höchsten Nutzen? Ob Machiavelli den seinem Werk innewohnenden Zynismus erkannt oder ob er seine Ratschläge schlicht sachlich gemeint hat, bleibe dahingestellt. Jedenfalls wurde so gehandelt, auch von den Fürsten, die sein Buch nicht kannten. Der Staat, das Land, das Herrschaftsgebiet wurde als Privateigentum betrachtet, das man, soweit nicht rechtliche Hindernisse entgegenstanden, vererben, vertauschen, verkaufen konnte. Von einer Verpflichtung oder Verantwortung seinem Eigentum gegenüber ist weit und breit nichts zu bemerken. Nicht einmal bei so relativ aufgeklärten Herrschern wie Maximilian. Das Volk wurde nie gefragt. Volksschichten unterhalb bürgerlich-städtischen Patriziats, welche Schicht, wie im Lauf dieser Erzählung zu sehen war, sich hinaufgearbeitet und etwas emanzipiert hatte, gab es als politische Faktoren nicht. Wenn ein Herrscher Sorge dafür aufbrachte, dass es solchem Volk gut oder wenigstens nicht ganz schlecht ging, war das keine andere Sorge als die des Bauern für seine Milchkühe. In der Antike war es, zumindest der Theorie nach, anders gewesen, jedenfalls was die griechische und römische Antike betraf. Staatsämter waren auch Verpflichtungen, selbst für spätantike Augusti, wobei dieser Wohlfahrtsgedanke da schon meist nur noch Idee war, aber immerhin. Diese Idee der antiken Welt war, wie so viele Errungenschaften verschiedenster Art, im Mittelalter verschüttet und blieb es bis weit in die Neuzeit hinein. So konnte sich die Privatisierung des Herrschaftsbesitzes ausbreiten, und selbst Warnsignale, wie die Ereignisse in der Schweiz oder im hussitischen Böhmen, verstanden die Mächtigen nur als Bedrohung, der sie, geistig hilflos, nur mit Gewalt begegnen zu müssen glaubten. Das alles galt nicht nur für das Deutsche Reich, aber durch die Ideologie der Legalität des Privatstaates erfolgte gerade im Deutschen Reich eben jene Partikularisierung, die dieses Reich letzten Endes sprengte. Die Risse zeigten sich zu Zeiten Maximilians längst, aber er und alle seine Kollegen auf Thronen und Stühlen zogen daraus nur die eine Konsequenz für sich und ihre Familien, aus dem Zerfall die möglichst großen Brocken für sich zu retten. Eine Reichsidee gab es, behaupte ich, um das Jahr 1500 nur noch auf dem Papier. Die Reichspolitik Maximilians war kümmerlich im Gegensatz zu seiner Hausmachtpolitik. Und wenn auch Fürsten wie Albrecht Achilles oder Johann Cicero gelegentlich in kaiserliche Dienste traten oder ab und zu noch ein Reichsheer aufgeboten wurde, waren die zentrifugalen Kräfte immer die stärkeren. Das zeigte sich alles in den Erfolg und anscheinend auch lustlosen Versuchen einer Reichsreform im ausgehenden 15. Jahrhundert. Schon damals wurden Berge an Papier mit wohlgemeinten und wohldurchdachten Vorschlägen von kaiserlicher, von reichsfürstlicher, von privater Seite vollgeschrieben. Alles letzten Endes umsonst. Die einzelnen Erbländer entwickelten sich schneller als das Reich. Das Auf und Ab dieser Reformversuche zu schildern, wäre eine sowohl den Autor als auch die Leser ermüdende Sache. Die Hekatomben von Reformpapieren und Theorien damals bewegten historische Federn im 19. und 20. Jahrhundert zu Hekatomben an Hekatomben von Theorien über die Theorien der damaligen Zeit. Man hat manchmal den Eindruck, dass sich Historiker am liebsten damit beschäftigen, darüber nachzudenken, was leider nicht passiert ist. Etwa die Reichsreform Ende des 15. Jahrhunderts. Auf dem Reichstag in Worms 1495 stand Maximilian unter dem Druck der Türkengefahr. Die Türken waren inzwischen schon, wenngleich kurzzeitig, in Süditalien gelandet. Der Balkan war bis zur ungarischen Grenze türkisch geworden. Und des Einmarsches des französischen Königs in Italien. Letzteres hätte einem deutschen König eigentlich gleichgültig sein können. Nicht so Maximilian, der dort die Interessen Habsburgs gefährdet sah. Maximilian musste, um die Gelder für sein Landsknechtsheer zum Zug, nein, nicht gegen die Türken, sondern gegen Italien, bewilligt zu bekommen, alle Forderungen der Fürsten und Stände erfüllen, das heißt, letzten Endes den Bankrott der Zentralgewalt erklären. Dass er einen Reichslandfrieden verkündete, zu dessen Überwachung er ein Reichskammergericht einsetzte, wird oft als Argument für das Interesse Maximilians am Reich angeführt. Doch der schöne Reichslandfriede hinderte den Herzog von Bayern nicht daran, gegen den Kurfürsten von der Pfalz um das Landshuter Erbe offenen Krieg zu führen. Und wenn man die Aktivitäten des Reichskammergerichts betrachtet, bei dem Prozesse oft buchstäblich ein Jahrhundert dauerten, erscheinen diese Einrichtungen in einem anderen Licht. Selbst der gemeine Pfennig, der als eilende Hilfe an den König bezahlt werden sollte, wurde von den unwilligen Ständen nur zögerlich geleistet. Dass einem unter solchen Umständen die Lust vergeht, Kaiser und König über einen aufmüpfigen Fürstenhaufen zu sein, und dass man sich lieber der Wohlfahrtspflege des eigenen Hauses zuwendet, ist verständlich. Von den Zeiten König Maximilians an durchziehen bis ins 19. Jahrhundert hinein zwei Konfliktherde die deutsche Geschichte als verheerende Konstante. Die später gelegentlich Erzfeindschaft genannte Konfrontation mit Frankreich, die bei Licht besehen keine deutsch-französische Dauerfeindschaft war, sondern eine kaum unterbrochene solche der Häuser Habsburg und Capet, selbst und vielleicht gerade, weil sie verwandt waren und sich immer wieder verschwägerten, Familienbande, und der bald aufbrechende konfessionelle Gegensatz. Im Grunde lassen sich alle blutigen Ereignisse bis zur Französischen Revolution aus diesen beiden Unheilskonstellationen herleiten. Nachdem mit Mühe der Friede durch den Schluss von Arras in den Niederlanden hergestellt, das heißt der Streit um das burgundische Erbe erledigt war, durch einen für Habsburg recht günstigen Kompromiss, und nachdem dieser Friede dort wie durch ein Wunder vorerst hielt, verlagerte sich die Aggression zwischen Habsburg und Frankreich anderswohin. Oder war es umgekehrt und zog das italienische Abenteuer des französischen Königs Karls des VIII. Die unversieglichen Aggressionen auf sich? Dieses nahe am Geistesblödsinn dahinlebenden, größenwahnsinnigen Karls? Es hat das alles mit der deutschen Geschichte eigentlich nichts zu tun, muss aber doch erzählt werden, weil die Auswirkungen auf das Reich enorm waren, nicht zuletzt wegen des Geldes, das diese Sache das Reich kostete. Nach dem Ende der hohen Staufenherrschaft in Sizilien und Süditalien hatten sich dort die Anjou etabliert, dann hatte sich Sizilien von Neapel abgespalten, was also dazu führte, dass es zwei Königreiche Sizilien gab, eins auf der Insel, eins auf dem Festland, die beständig untereinander im Streit lagen. Das sozusagen sizilianische Sizilien hatte ein Zweig des Hauses Aragon an sich gebracht, dem es dann auch gelang, nach Aussterben der Anjou, das festländische Sizilien, also das Königreich Neapel, wieder mit dem anderen Sizilien zu vereinigen. Aber es gab noch eine ferne Nebenlinie der Anjou, deren Mitglieder sich so hartnäckig wie vergeblich König von Neapel nannten. Auch diese Titularlinie starb aus, ungefähr gleichzeitig mit den sizilianischen Aragon. Nun behauptete sowohl König Karl VIII. Von Frankreich als angeblich nächster Verwandter der Titular-Anjou das Anrecht auf die Krone beider Sizilien zu haben, als auch König Ferdinand von Aragon, der inzwischen durch seine Heirat mit der Erbin des letzten Königs von Kastilien, Isabella, fast ganz Spanien in seiner Hand vereinigt hatte. Den kleinen maurischen Rest in Andalusien, das Königreich Granada, zu erobern, gelang Ferdinand 1492, im selben Jahr, als ihm Kolumbus die neue Gold- und Geldquelle in Indien entdeckte. Heute noch wird die Stelle auf einem Pass der Sierra Nevada gezeigt, wo sich der edle Mohammed XII., Abu Abdillah, was die Spanier zu Boabdil verballhornten, sich noch einmal umdrehte, sich zurückwandte, das letzte Mal das goldene Granada mit seiner unvergleichlichen Alhambra aufleuchten sah und seufzte. El Suspiro del Moro heißt die Stelle noch heute. Ich war dort und sah das goldene Granada in der Ferne und verstand den Seufzer. 1493 dann blieb dem Boabdil nichts anderes übrig, als den unhaltbaren Rest seiner Herrschaft, die Alpujarras, an Ferdinand zu verkaufen. Er ging ins Exil nach Marokko. Das Königreich Granada verlor seine maurische Heiterkeit. Das Land wurde von den Zeichen der brutal düsteren, christlich-spanischen Frömmigkeit überzogen. Und Ferdinand und Isabella erhielten den Beinamen »die Katholischen«, »Los Reyes Católicos«. Und nun wollte der katholische Ferdinand auch das Königreich beider Sizilien einsacken, stieß dabei aber auf den Widerstand des, wie erwähnt, leicht geistesschwachen, körperlich zwergenwüchsigen, ansonsten Größenwahnsinnigen, Karl des Achten von Frankreich. In Sizilien war Ferdinand schneller, da konnte Karl nichts ausrichten. Aber mit einem Heer von 25.000 Mann zog er über die Alpen nach Italien, wurde vom Papst, es war inzwischen der heilige Schweinigel Alexander der VI. Borgia, huldvollst empfangen und umschmeichelt. Denn dem Papst war der katholische Ferdinand nur mehr halb so sympathisch, weil er als neuer Herrscher Neapels Rom zu nahe gekommen war. Der heilige Schweinigel segnete also den Zwerg Karl, und der zog weiter nach Süden. Sein Triumph war glänzend, denn in seinem Heer diente eine große Anzahl raufgewohnter Schweizer, die den krummbeinigen süditalienischen Gnomen wie Riesen erschienen und außerdem in der Schlacht kein edelritterliches Getue absonderten, sondern, erstaunlich für die Napolitaner, sofort zuschlugen, und zwar mit ihren überaus gefürchteten Langschwertern. Die gemischte spanisch-italienische Armee Ferdinands wurde vernichtet. Karl der VIII. Zog 1495 in Neapel ein. Er fühlte sich ausdrücklich als Friedensfürst und spielte den Erlöser, ritt nicht auf einem Streitross ein, sondern auf einem Esel, so wie Jesus am Palmsonntag in Jerusalem. Seine Soldateska verhielt sich allerdings gar nicht friedensfürstlich. Und der Erlöser Karl verspielte sehr schnell den Kredit, den er vielleicht bei der Bevölkerung gehabt hatte. Ein um halb Italien vergrößertes Frankreich hätte das Gleichgewicht der Kräfte erheblich verschoben. Maximilian wurde diplomatisch aktiv und brachte in Venedig eine heilige Liga zustande, in der er sich der Hilfe der Republik Venedig, des Papstes, Mailands und Spaniens versicherte, mit dem Ziel, die Franzosen wieder aus Italien zu vertreiben. Mit dem Herzog von Mailand war Maximilian durch seine zweite Frau verschwägert. Mit dem König von Spanien, so hießen nun inoffiziell die Vereinigten Königreiche Aragon, Kastilien und Leon, wurden dadurch enge Familienverbindungen geknüpft, dass Maximilian seine schon erwähnte, unglücklich heimgeschickte und nunmehr wieder freie Tochter Margarete mit dem einzigen Sohn der katholischen Könige, Juan, verheiratete. Seinen Sohn und Erben Philipp mit einer der vier Töchter des spanischen Königspaares, Johanna, die als Johanna die Wahnsinnige in die Geschichte einging und in der Tat wohl auch geistig behindert war. Welche dynastischen Auswirkungen von unvorstellbarer Tragweite diese Doppelhochzeit von 1496 haben sollte, ahnte damals noch niemand, hoffte aber Maximilian vielleicht. Immerhin verbreitete die so doppelt genähte Familienverbindung mit dem spanischen Königshaus Glanz, und zwar goldenen, der von den zunehmend häufiger eintreffenden Schiffsladungen von amerikanischen Edelmetallen ausging, die aus der ganz neuen Welt in den spanischen Häfen einliefen. Obwohl die schöne Heilige Liga nur kurze Zeit hielt, gelang es Maximilian mit ihrer Hilfe, König Karl dem VIII. Den Heimweg zu verlegen. Bei Fornovo wurden die Franzosen im Juli 1496 geschlagen. Karl entkam nur mit Mühe nach Hause. Die italienischen Eroberungen waren schon wieder verloren. Karl überlebte es nicht lang. Als er, noch siegessicher, nach Italien gezogen und durch Florenz gekommen war, hatte ihn dort ein gewaltiger Prediger und, wenngleich von der Kirche bis heute ganz und gar nicht anerkannter, Heiliger begrüßt, Savonarola. Die Schilderung seines Lebens und Wirkens gehört nicht zur deutschen Geschichte. Aber ich meine, wenn man übers ausgehende 15. Jahrhundert schreibt und den Namen Savonarola nicht mindestens erwähnt, bleibt man dem Leser etwas schuldig. Savonarola war Mönch, ein hochgelehrter Theologe und mächtiger Prediger, und prangerte die Sittenlosigkeit der Amtskirche und namentlich das abstoßende Regime Papst Alexanders des VI. An, was diesem, wie sich denken lässt, nicht gefiel. Dass Savonarola ein besserer Christ war als alle Päpste des 15. und 16. Jahrhunderts zusammen, ist unbestreitbar. Allerdings schnappte der Gute über, als er die Möglichkeit erhielt, für kurze Zeit nach der Vertreibung der Medici die Herrschaft über Florenz aufzurichten. Es wurde eine Gewaltherrschaft, der Terror der Moral, die Moral als Terror. Ein Vorgang, die Perversion einer ursprünglich lobenswerten Geistesrichtung in weltliche Diktatur, der sich im Lauf der nächsten Jahrhunderte noch mehrmals wiederholen sollte. Papst Alexander VI. War hochzufrieden, dass die Florentiner des übergeschnappten Moralisten überdrüssig wurden und ihn 1498 aufhängten. Als König Karl VIII. Bei seinem Italienzug, wie erwähnt, durch Florenz kam, begrüßte ihn Savonarola und huldigte ihm als künftigem Vernichter des heiligen Schweinigel. Als sich der König dann mit eben jenem Papst verbündete, verfluchte ihn Savonarola und prophezeite ihm einen baldigen Tod. Das traf ein. König Karl VIII. Rannte gegen den Querbalken einer, angesichts der Zwergenhaftigkeit des Königs offenbar außergewöhnlich niedrigen Tür, erlitt einen Schädelbruch und starb am 7. April 1498. Savonarola wurde 6 Wochen später gehängt. Mit Karls VIII. Tod endete die Linie des Hauses Valois, da er keinen Sohn hinterließ. Es folgte ihm der aus ganz anderem Holz geschnitzte König Ludwig XII. Aus dem Hause Orléans. König Maximilian unternahm nach der Vertreibung Karls VIII. Nun seinerseits einen Italienzug im Juli bis Dezember 1496, der aus Geldmangel kläglich scheiterte. Ebenso scheiterte der letzte habsburgische Versuch, die Schweizer wieder unter den Daumen zu kriegen. Noch Kaiser Friedrich III. Hatte einen, unter anderem gegen die Eidgenossen gerichteten Schwäbischen Bund ins Leben gerufen, dem die gesamte schwäbische Ritterschaft und fast alle schwäbischen Städte angehörten. Nur jene Städte, die mit der Eidgenossenschaft verbunden waren, zum Beispiel Konstanz, blieben dem Bund fern. Außerdem hatte sich die Eidgenossenschaft inzwischen deutlich vom Reich abgesetzt. Reichstage wurden nicht mehr beschickt. Gerichtliche Appellationen an kaiserliche Instanzen wurden nicht mehr geduldet. Überhaupt regelten die Schweizer ihre Angelegenheiten selbst. Dazu kam, dass sie sich nicht um die in der Reichsreform Maximilians angeordnete neue Kreiseinteilung kümmerten, eine Verwaltungsform, die auch sonst nicht viel bewirkte, und dass die Eidgenossenschaft mit König Karl VIII. Von Frankreich nach dessen Niederlage in Italien ein Bündnis schloss. Frankreich war nämlich der Hauptabnehmer des wichtigsten Exportes der Schweizer geworden, nicht des Käses, sondern der Landsknechte, der Mietsoldaten. Als König Maximilian auch die Stadt Konstanz zwingen wollte, dem Bund beizutreten, kam es zum Krieg. Nach anfänglichen Misserfolgen schlugen die Schweizer zurück, und in einigen Schlachten mussten Maximilian und der Schwäbische Bund solche Schläge einstecken, dass sich der König auf Vermittlung des als Nachbarn der Schweiz an der Ruhe dort interessierten Herzogs von Mailand zum Frieden von Basel bequemen musste, in dem der Eidgenossenschaft am 22. September 1499 endgültig der Status quo zugestanden wurde. Zwar blieb sie nominell Bestandteil des Deutschen Reiches, wurde aber fortan in ihrer Eigenständigkeit in Ruhe gelassen. Zum Erfolg der Eidgenossenschaft trug bei, dass zur Abwehr der Gefahr vor diesem Schwabenkrieg oder Schweizerkrieg der Graue Bund, Graubünden und Chur der Eidgenossenschaft beigetreten waren. Die Schweiz hatte damit ungefähr bereits die Ausdehnung, die sie auch heute hat. So ungünstig sich also die Lage im Südwesten des Reiches entwickelte, so günstig entfalteten sich die dynastischen Gegebenheiten für Habsburg. König Ferdinand und Königin Isabella von Spanien, die Reyes Catholicos, hatten wie erwähnt 5 Kinder, 4 Töchter und einen Sohn. Der Sohn, Infant Juan, vermählt mit König Maximilians Tochter Margarete, starb ein halbes Jahr nach dieser Heirat im Oktober 1497. Aus der kurzen Ehe ging kein Kind hervor, auch kein Postumus, und somit war die älteste der Töchter die nächste Erbin aller spanischen Kronen und vor allem des langsam sich abzeichnenden Weltreiches, Isabella. Sie war mit dem Kronprinzen Alfons von Portugal vermählt gewesen, der ebenfalls ohne Erben zu hinterlassen knapp 1 Jahr nach der Hochzeit verstorben war. Daraufhin wurde Isabella mit einem Vetter ihres verstorbenen Mannes verheiratet, Manuel, inzwischen König von Portugal, der bedeutendste Herrscher Portugals, aber das gehört nun wirklich nicht zur deutschen Geschichte, starb aber nun selber 1498. Das einzige Kind, Infant Miguel, starb 1500. Nun war die nächste Tochter die präsumptive Erbin, Joanna, und die war mit Philipp, dem Sohn König Maximilians, verheiratet, hatte schon eine Tochter, Eleonore, und eben am 24. Februar 1500 einen Sohn zur Welt gebracht, Karl, in dessen Reich infolge der oben geschilderten dynastischen Situation dereinst die Sonne nicht untergehen sollte. Die ständige Geldnot veranlasste König Maximilian, er war immer noch nur deutscher König, eine Kaiserkrönung war von ihm freilich ins Auge gefasst, doch auch dazu fehlte das Geld, nach den gescheiterten kriegerischen Unternehmungen die gesamte Finanzverwaltung dem reichen Augsburger Bankier Jörg Gössenbrath zu verpachten. Außerdem gab er sich durch Verpfändung wichtiger und einträglicher Rechte für enorme Darlehen ganz in die Hände der Augsburger Fugger. Um schnell Geld zu bekommen, gab er Möglichkeiten hin, die ihm später viel mehr eingebracht hätten. Er verdrosch sozusagen Saatgut. Man hat den Eindruck, Maximilian war nur noch damit beschäftigt, ein Loch aufzureißen, um andere Löcher zu stopfen. Und die aufgerissenen Löcher wurden immer größer. Denn um 1500 prasselte das Unheil auf Maximilian und seine Politik nur so nieder. 1499 drang der neue König von Frankreich, Ludwig XII., der weit tatkräftiger und realistischer denkend als sein Vorgänger war, wieder in Italien ein, und zwar bis Mailand, das er besetzte. Maximilian vermochte den dortigen Herzog, den Onkel seiner Frau, nicht zu schützen, musste sogar, um sich aus der Isolierung zu befreien, in die er sich hineinmanövriert hatte, den französischen König mit Mailand belehnen, das heißt ihn zum Herzog von Mailand machen. Maximilian hoffte damit und mit einem Friedensvertrag zu Hagenau im Elsass 1505, sich mit Frankreich nicht nur zu versöhnen, sondern es sogar als Bündnispartner im bevorstehenden Kampf gegen die Türken zu gewinnen, denn diese drangen beängstigend in Ungarn vor und bedrohten das, was Habsburg einst im Osten zu erben hoffte, nämlich die Stephanskrone. Es war sogar die Rede von einer Heirat des eben fünfjährigen Erzherzogs Karl mit Claudia, der Tochter Ludwigs XII. Die freundliche Luft zwischen dem französischen König und Maximilian wehte nicht lang, verschaffte ihm aber immerhin freien Rücken für eine ihm günstige Entscheidung im Landshuter Erbfolgekrieg. Dabei ging es darum, dass die vorletzte der altbayerischen Linien des Hauses Wittelsbach, die von Landshut, mit dem Tod Herzog Georgs des Reichen 1503 ausgestorben war und sich die verbleibende Linie zu München, vertreten durch Herzog Albrecht IV., dem nächsten Verwandten männlicher Linie, und der Testamentserbe Kurfürst Philipp von der Pfalz, der Schwiegersohn Herzog Georgs, um das reiche Erbe stritten. Nachdem Kurfürst Philipp sehr schnell, um vollendete Tatsachen zu schaffen, die Stadt Landshut und die Innlinie besetzen ließ, kam es zum Krieg, der von beiden Seiten mit großer Härte geführt wurde und mit einer Niederlage des Pfälzers endete, der sich dem königlichen Kölner Schied von 1505 beugen musste. Landshut und ganz Niederbayern kamen an die Münchner Linie. Nur die Oberpfalz, Junge Pfalz, daher dann auch der Name, fiel an den Kurfürsten, das sogenannte bayerische Sibirien. Für Maximilian fiel dabei eine wertvolle Maklergebühr ab. Der Herzog von Bayern trat ihm die Ämter Rattenberg, Kitzbühel und Kufstein ab, die bis dahin bayerisch gewesen waren, und die ans habsburgische Österreich grenzenden Ämter Mondsee und St. Wolfgang. Die neuen Erwerbungen in Tirol waren wegen der Silber- und Kupferbergwerke wertvoll, die Maximilian freilich alsbald verpfändete. Kufstein musste er dann allerdings erst erobern, denn dessen Festung hielt ein pfälzertreuer Hauptmann namens Pinzenauer besetzt. Maximilian ließ in Innsbruck zwei große Kanonen gießen, als Wunderwerke der Waffentechnik damals bestaunt, Burlebaus und Weckauf. Auf Flößen wurden die beiden den Inn hinunter transportiert, und nach den erschütternden Schüssen gab Pinzenauer auf und wurde auf Befehl Maximilians sofort geköpft. Inzwischen war Maximilians Gegenschwiegermutter, das heißt die Mutter der Frau seines Sohnes Philipp, Königin Isabella von Kastilien, gestorben. Zwar lebte noch der Schwiegervater, König Ferdinand, der Katholische von Aragon, de jure waren die beiden Königreiche noch getrennt, Philipp nahm jedoch den Titel eines Königs von Spanien an, der erste spanische Habsburger. Er zählt in der spanischen Königsliste als Philipp oder Felipe der Erste. Dazu sollte er auch deutscher König werden. Das alles und die Kaiserkrönung wollte Maximilian mit einer Flottenunternehmung von Spanien aus gegen Italien bewerkstelligen. Doch da starb König Philipp 1506 und das ganze schöne Gebäude der Erbschaftserwartung schien zusammenzubrechen, obwohl Philipp 5 Kinder hinterließ, das 6. war unterwegs, 2 Söhne und 4 Töchter, also Maximilians Enkel. Die Mutter Juana la Loca, dämmerte in Tordesillas bei Valladolid in Nordspanien noch fast ein halbes Jahrhundert vor sich hin und starb 1555. Die Kinder kamen zu ihrer Tante, der schon erwähnten Erzherzogin Margarete nach Mecheln in den Niederlanden, wo diese kluge Frau für eine sorgfältige Erziehung sorgte. Wahrscheinlich ein Glück für die Kinder. Maximilian ernannte ungefähr zu dieser Zeit diese seine Tochter nun auch zur Regentin der Niederlande, welches Amt diese Frau vorzüglich und umsichtig ausübte. Ferdinand der Katholische, nunmehr Witwer, überlegte sich die Sache dann allerdings anders und beschloss, zur späteren Söhnezeugung sich wieder zu verheiraten, und zwar mit einer Französin. In gleicher Weise, wie so mit Spanien und Frankreich zusammenrückten, rückte der französische König von Maximilian ab, der nun in völliger Verkennung seiner momentanen Möglichkeiten einen Italienzug in förmlich hohenstaufischer Romantik zu unternehmen gedachte. Der Misserfolg dieses Zuges fing schon damit an, dass der Reichstag von Konstanz 1507 nur kärgliche Geldmittel bewilligte und das Reichsheer, mit dem König Maximilian nun nach Süden zog, alles andere als glänzend war. Es gelang nicht einmal, über Trient hinauszukommen, denn die Venezianer sperrten alles ab. Da tat Maximilian etwas überraschend Vernünftiges, sofern von Vernunft in Zusammenhang mit einer gleißenden Eitelkeit überhaupt die Rede sein kann. Er erklärte im Dom von Trient, er brauche nicht gekrönt zu werden. Er sei erwählter römischer Kaiser und damit basta. Der Papst, es war Julius II., eine so abscheuliche wie großartige Figur, hatte nichts dagegen. Er war mit anderem beschäftigt, wovon noch die Rede sein muss, stimmte dieser Kaiserkrönung auf Distanz zu, und dabei blieb es dann bis zum Ende des Alten Reiches. Eine Kaiserkrönung im Petersdom gab es fortan nicht mehr. Nunmehr also Kaiser Maximilian war erbost über die Republik Venedig. Das brachte ihn wieder in die Nähe seines zeitweiligen Feindes und zeitweiligen Freundes, König Ludwigs des 12. von Frankreich, der mit Venedig auch ein Hündchen zu rupfen hatte. Ludwig war, wie sein Vorgänger, nun auch nach Neapel marschiert, hatte schöne rasche Eroberungen in Italien gemacht, diese ebenso rasch wieder verloren, man schloss, nach dem mehrfach schon zitierten welthistorischen Grundsatz, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, wieder einmal eine Liga, die von Cambrai. Das Reich, der Papst, Frankreich, Spanien und England taten sich gegen Venedig zusammen. Und dieser Übermacht konnte die Republik trotz ihrer großen Ressourcen nicht trotzen. Maximilian konnte ihr Verona, Padua, Triest und Görz abjagen. Inzwischen hatte König Ferdinand der Katholische, er war an die 60 Jahre alt, ein Greis für die damalige Zeit, eingesehen, dass es mit dem Kinderzeugen nichts mehr war, trotz der Ehe mit der Französin, die wohl zum Missvergnügen Ferdinands keine französische Königstochter war, sondern nur eine Dame aus dem zwar altadligen, aber politisch bedeutungslos gewordenen Hause Foix, vor allem aber gebar sie keine Kinder. So wandte sich Ferdinand wieder seinen habsburgischen Enkeln zu, nahm den kleinen Erzherzog Ferdinand zu sich nach Spanien und gedachte ihm, das spanische Erbe zukommen zu lassen. Seine Liebe zu Frankreich kühlte ab, und zwar so weit, dass er schon wieder eine neue Liga schloss, wieder eine heilige, diesmal mit dem Papst und mit Venedig gegen Frankreich. Kaiser Maximilian konnte sich mit Rücksicht auf seine spanischen Erbabsichten nicht entziehen, musste sich nolens volens mit Venedig aussöhnen und dieser Liga beitreten. Der erste Erfolg dieser Liga war, dass mithilfe der Schweizer die Franzosen aus Italien vertrieben wurden. Dann rüstete Maximilian ein Heer in den Niederlanden aus und schlug die Franzosen 1513 in einer neuerlichen Schlacht bei Guingamp, welcher Sieg allerdings hauptsächlich den mit dem Kaiser verbündeten Engländern zu danken war, die dann auch mit der Eroberung der strategisch wichtigen Festung Terouanne den Hauptgewinn daraus zogen. Aus dem von Maximilian geplanten Marsch auf Paris wurde es aus Geldmangel und weil die Engländer kein weiteres Interesse mehr zeigten, nichts. 1515 starb König Ludwig XII. Und sein Vetter und Schwiegersohn, der erst 21 Jahre alte Franz I., wurde sein Nachfolger. Er war einer der glänzendsten, aber auch zwielichtigsten Figuren unter den Fürsten seiner Zeit, brennend vor Ehrgeiz, so intelligent wie zügellos, dabei ganz unter der Fuchtel seiner grandios amoralischen Mutter Luise von Savoyen stehend. Ein Schöngeist und Weiberheld, eleganter Kavalier und Zyniker. Er begann sofort einen furiosen Kriegszug gegen Italien, schlug die bis dahin sieggewohnten Schweizer am 13. 14. September 1515 bei Marignano, eine Schlacht, die die Italiener heute noch völlig zu Unrecht, denn kaum ein Italiener war daran beteiligt, als nationale Heldentat betrachten. Im Gegenteil eigentlich, denn diese Niederlage, die auch eine der kaiserlichen Politik war, zwang den italienischen Herzog von Mailand, Massimiliano Sforza, sein Herzogtum gegen eine Leibrente von 30.000 Dukaten jährlich dem König von Frankreich zu verkaufen. Der Versuch des Kaisers, den Franzosen Mailand wieder abzunehmen, scheiterte kläglich, weil, die Wiederholung ermüdet, aber es ist nichts anderes zu berichten, Geldmangel in der kaiserlichen Kasse herrschte und weil die großartige Liga keine Unterstützung bot. Der müde gewordene Kaiser resignierte. In der Tat war er, obwohl noch keine 60 Jahre alt, gesundheitlich schwer angeschlagen. Eine Wunde am Fuß wollte sich nicht schließen, bereitete ihm große Schmerzen und hinderte ihn am Reiten. Ganz zu schweigen von den ewigen Geldsorgen. Um die Zeit pflegte der Kaiser schon immer seinen künftigen Sarg mit sich zu führen. Er nannte ihn seine Schatzkiste. Sein 16-jähriger, höchst ehrgeiziger Enkel Karl, der nach dem Tod seines anderen Großvaters, des katholischen Ferdinand, nun als Carlos I. König von Spanien geworden war und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, sein jüngerer Bruder Ferdinand, sah die Aussichtslosigkeit und Sinnlosigkeit dieser Konfrontation und zwang förmlich seinen Großvater zu den beiden Verträgen von Noyon, ein Waffenstillstand und Vorfrieden vom 13. August 1516, und Brüssel vom 3. Dezember 1516. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die kluge Erzherzogin Margarete ihre Hand dabei im Spiel hatte. Mailand musste an König Franz abgetreten werden, Verona an Venedig zurückgegeben. Für den Kaiser wurde der Friede, den er als Niederlage empfinden musste, durch eine Kriegsentschädigung von 550.000 Kronen versüßt, mit denen er einige seiner dringendsten Schulden zurückzahlen konnte. Sein jüngerer Enkel Ferdinand war deshalb nicht zum König von Spanien aufgerückt, weil sein Großvater mit ihm etwas ganz anderes vorhatte. 1516 wurde eine folgenreiche Doppelheirat beschlossen. Erzherzog Ferdinand und seine Schwester, die Erzherzogin Maria, sollten mit Kindern des Königs Władysław von Ungarn verheiratet werden, mit seiner Tochter Anna und seinem Sohn Ludwig. Dadurch sollten die seinerzeit ausgehandelten Erbansprüche des Hauses Habsburg noch weiter gefestigt werden. Da Ferdinand und Anna zu dem Zeitpunkt erst 13, Maria und Ludwig 11 bzw. 10 Jahre alt waren, sollte die eigentliche Eheschließung erst später erfolgen, was dann auch 2 bzw. 3 Jahre nach Kaiser Maximilians Tod tatsächlich geschah. Ein Wermutstropfen, nein, deutlich mehr als ein Wermutstropfen bei diesem dynastischen Handel war, dass das Königreich Ungarn de facto nur noch aus einem schmalen Streifen jenseits der Reichsgrenze bestand, der grad bis zum Plattensee reichte. Alles andere war schon türkisch. 1526 eroberten die Türken sogar die Hauptstadt Budapest und dachten nicht daran, ihren Vormarsch einzustellen. Schwer krank, tief depressiv, kehrte Maximilian im Winter 1518 nach der erwähnten Auseinandersetzung mit den Wirten der Stadt seinem ehemals so geliebten Innsbruck den Rücken und zog seine makabre Schatzkiste im Gepäck nach Osten. Wohin er wollte, ist unklar. Vielleicht wusste er es selbst nicht. In Wels, das eigentlich nur ein kurzer Aufenthaltsort auf der Durchreise sein sollte, starb er am 12. Januar 1519. Sein Leichnam wurde in die Residenz seines Vaters nach Wiener Neustadt gebracht und dort in der St. Georgskirche begraben. Das prächtige Grabmal mit den herrlichen Figuren von Peter Fischer, die die Innsbrucker die Schwarzen Mander nennen, blieb leer bis heute. Von dem ohnehin wahrscheinlich nicht historischen Thesenanschlag im fernen Norden in Wittenberg hat der letzte Ritter, der Maximilian in manchem Sinn vielleicht doch noch war, sicher nichts gehört. Und wenn, hat er ihm, und konnte es auch nicht, keine Bedeutung beigemessen. Wenn ihm etwas zusätzlich in jenem Jahr 1517 Kummer gemacht hat, dann der Tod seines Hofkomponisten Heinrich Isaak.